Vitus ist da, Azur ist da, Little Leeson kann nicht, die Mutter ist ins Krankenhaus gekommen. Ari sehe ich im Moment nicht. Wir haben es gestern mehrfach gesagt. Ist also nicht da. Wolke ist da. Nagakuga sehe ich nicht. Der war doch vorhin im Teamspeak, hat irgendjemand mit ihm gesprochen, weil er war im TS. Er war auch bei Leuten im Channel. Deswegen, was war? Könnt ihr mir das sagen? Er Der hat wollte nichts seine gesagt. Schwester abholen. Ja, der hat gesagt, er holt seine Schwester ab. Ach ja, oder das. Das. Und was hieß, dass er seine? Nein, kannst du nicht, Elian. Also, wir wollten eine Mythic Innie machen und dann Machen hat und er dann hat er Stopp. gesagt. Elain, du bist Eleshami und als Eleshami kommst du als Eleshami mit. Punkt. Darum. Fertig. Aus. Schluss. Keine Diskussion. Notfalls, weil ich das entscheide. Wenn es dann nicht passt, geh quitt. Haben wir uns verstanden? Ich möchte keine Diskussion mehr über irgendeinen Scheiß. Ein Tank kommt als Tank mit. Ein Heiler kommt als Heiler mit. Es sei denn, wir haben zu viel Tanks oder zu viel Heiler. Und DD kommt als das mit, als was er in der Gilde ist. Und in der Satzung steht drin, wenn du einen Spec-Wechsel machen möchtest, dann musst du mit mir drüber reden. Da muss es settingtechnisch passen. Für heute passt es mir nicht. Müssen wir darüber nochmal irgendwann diskutieren oder ist das Thema ein für alle Mal jetzt gegessen? Ich habe eh eine Laune und ihr werdet gleich auch hören, warum. Und das hat mit mehreren Sachen zu tun und nicht nur mit den Dingen, die ihr habt sehen können. Ist okay? Dankeschön. So, also dann frage ich nochmal. Der hat gesagt, er muss seine Schwester abholen. Was heißt das? Hat er gesagt, er kommt ein bisschen später oder? Also er hat gar nichts gesagt, er hat nur gesagt, also wollten eine Mythic machen und dann hat er plötzlich gesagt, ich muss meine Schwester abholen und war dann weg sofort. Was anderes hat er nicht gesagt. Also können wir davon ausgehen, dass er noch kommt oder? Das kann ich nicht sagen, also ich denke mal schon, aber ich weiß es auch Weiß ich nicht. Eine SMS habe ich nicht auf dem Gildenhandy und ja. Mach mal weiter, wer da ist und wer nicht. Also, Nagakuga ist nicht da. Hammerban kommt gleich. Ari ist da. Gut. Warum hat Selena jetzt den Schlachtzug verlassen? Das war sein Level Ja, komm. 38er Priester. Ach Gott, ja. Okay. Verstanden. Deluria ist da, Lurinari ist da, Signifikant ist da, Typhoon ist da, Nitara ist You've da, joined your channel, Severina ist right? im Grunde genommen da, Hi, Süß ist da, Ambush. Wo ist Ambush? Ja, der wird garantiert nochmal verpennen und diesmal habe ich da keinen Bock mehr drauf, weil da hat die Nacht durchgemacht. Der hat bis vor 6 Stunden gezockt. Es ist nicht mein Problem, es ist sein Problem. So, Viperus hat mich vom Battle.net geschmissen, Vitus. Das gibt den Ausschluss für Viperus aus der Gilde. Ich denke, das ist eindeutig, ne? Ich habe da gestern schon was zugesagt, ja. Was Da es ein Spielkollege von dir ist, teile ich dir das freundlicherweise mit, warum ich das tue. Das ist kein, wir reden drüber ob, sondern es ist eine Entscheidung. Hat sich für mich erledigt und an dem Punkt glaube ich ihm auch seine ganzen Krankheiten und seine Depri-Pillen, die er neu nehmen muss und so weiter nicht. Muss ich auch nicht. Ich muss von dem ausgehen, was ich als Fakt da stehen habe. Fakt ist, spielt am ersten Raid-Wochenende Oberscheiße, dass ich ihn eigentlich nicht mal NRC mitnehmen kann. Am zweiten Wochenende taucht er nicht auf. Schreibt mir zwar irgendwo was, aber eigentlich hätte es in der Gruppe stehen müssen und nicht per Whisper im Facebook an mich. Ergo auch nicht mein Problem und jetzt die Nummer. So, ihr habt sicherlich mitbekommen, dass Thanatos und Tartaros nicht mehr da sind. Ja. Gut. Und? Die Frage ist, wieso? Ja, wieso? Ich habe es nur in Facebook noch kurz lesen können. Frage ich euch erstmal. Weiß jemand was? Ich gebe die Frage gerade erstmal an euch zurück. Keine Ahnung. Weiß es hier irgendjemand, warum Tartaros und Thanatos nicht mehr da sind? Nee. Negativ. Petrus, weißt du es? Ich weiß noch nichts. Ne? Ja. Ich kann es euch sagen. Ich habe die Nacht noch mit Damien gespielt. Die Tara war ungefähr eine halbe Stunde weg. Kommt Thanatos und Tartaros in den Channel. Und man muss wissen, die haben sich bei mir beworben, die kamen auf uns zu. Ja, wir wollen gerne abseits unserer Main-Gilde noch einen Char in Raids packen, zwei Raid-Tage. Und ob wir Platz hätten. Und ja, hat in dem Sinne eigentlich auch funktioniert. Ich habe gesagt, ich habe da keine Lust drauf, dass es etwas ist, was ein, zwei Wochen geht. Aber wenn da was Dauerhaftes Richtung Legion. Und gestern Abend kommen sie an und sagen, ja, also wir sind ja jetzt schon seit einem Jahr Gildenmeister und Raidleiter drüben. Und es ist einfach zu stressig, so viele Stunden raiden zu gehen. Insgesamt, ich habe Anfang des User joined your channel. Hallo Naga. Ich habe Anfang des Add-ons, sagte Thanatos, schon 9 Stunden am Stück 2 Wochen geradet und habe danach WoW in die Ecke geschmissen. Und deswegen, wir stehen da, wir machen das nicht mehr. Jetzt hatte ich nun Damien dabei. Ich habe den beiden dann gesagt, guck mal, wenn ihr das Anfang des Add-ons schon hattet, und wenn ihr seit einem Jahr diese Gilde leitet, dann wisst ihr, welche Arbeit auf euch zukommt. Im Übrigen, wenn ihr das nicht wissen solltet, dann könnt ihr eigentlich zum nächsten Add-on direkt hinschmeißen, weil da kommt sehr viel Arbeit auf euch zu, an Nachrekrutierung und so weiter. Auf dem Niveau, auf dem ihr spielt, werdet ihr richtig, richtig klotzen müssen. Da ist all das, was ihr jetzt habt, Pipifax gegen. Aber wenn man das alles weiß und sich dann selbstständig einen Raid-Platz sucht und dann plötzlich ankommt und nee, ist nicht, man trägt auch eine Verantwortung für die anderen. Der Damien hat sich dann eingemischt und der hat mit denen gesprochen, weil der hat einen Job, der ist ungefähr 20 Stunden am Tag und hat zu ihm gesagt, guck mal, dann lass uns eine Lösung finden, die in irgendwie irgendeiner Form gehbar ist. Die Lösung war, ich ziehe jetzt um. Mittwoch habe ich hoffentlich wieder Internet. Die zwei und ich, wir wollten uns eigentlich hinsetzen und gemeinsam gucken, dass wir aus deren Freundeskreis, aus den Leuten, die ich anrufen kann, notfalls, dass wir daraus was basteln, dass wir sie ersetzen könnten und dass sie bis dahin noch da sind, mindestens 2 Wochen, 2 bei 3, dies wären sie da. So ist das Ganze auseinandergegangen. Eine halbe Stunde später haben sie mich vom Battle.net genommen und sind aus der Gilde gegangen. So. Wisst ihr, wie ich solche Leute nenne? Hurensohn. Stehe ich zu, bleibe ich bei. Ich würde da gerne was zu sagen. Das ist im Übrigen die Sache, die mich noch am wenigsten juckt. Ich gehe mal davon aus, dass ihr das Verhalten von den beiden nicht in Ordnung findet. Nee, auf keinen Fall. Ich habe gestern Nacht mit dem Süß gesprochen, kurz vorher. User in your channel, sein Bruder hat gesehen, wie das bei uns läuft und hat dementsprechend einen Char jetzt dabei, dass er den hochpusht, weil er unbedingt bei uns mit möchte. Wie Süß spielt oder Süß spielt, habt ihr gesehen. Ich gehe davon aus, dass sein Bruder eher nicht spielen wird. Er macht einen Hexer für uns. Den ich im Übrigen als Ersatz für einen Viperus schon in Klammern bei mir in der Liste stehen hat. User entered your channel. WB Typhoon. Oh, wie schön bei Internet. Ich starte mal kurz neu. Wieso, jetzt bist du doch wieder da. Ja, wenn ich wieder rausfliege. Dann fliegst du wieder raus. Im Moment ist es egal. Hauptsache, du kannst hier weiter. Alles klar. Okay. Ich würde aber trotzdem ganz gerne einmal hören, ob irgendjemand dabei ist, der jetzt meint, vollkommen in Ordnung mit Thanatos und Tartaros. Und bitte verdammt nochmal, sagt ehrlich. Ich finde sowas einfach nur assi. Die wussten auch, was sie sich einlassen und dann so eine Scheiße. Das Ding ist, wenn ich jetzt darauf warte, dass jeder irgendwas sagt, ist Blödsinn. Deswegen habe ich gerade mir die Freiheit genommen zu sagen, bitte sagt nur dann etwas. Ja. Seraphima, kurz für dich. Thanatos, Tartaros sind aus der Gilde raus. Thanatos, Tartaros kam letzte Nacht zu mir. Ein Jahr sind wir schon Gildenmeister und Raidleiter da drüben. Aber wir können das hier nicht noch raiden gehen, haben sich bei uns den Raidplatz selber gesucht, wollten unbedingt hier noch zusätzlich raiden gehen. Wäre ihnen zu viel und wir sind jetzt weg. Damien war dabei, hat mit denen gesprochen. Unterm Strich hieß es, nein, wir sind mindestens noch 2 Wochen da. Und wir werden zusammen mit dir diese Plätze erst ersetzen, bevor wir gehen. Halbe Stunde später haben sie mich vom Battle.net genommen und sind gegangen. Punkt. Ich habe gerade meine Meinung dazu gesagt, was ich von sowas halte. Und ich wollte hier gerade nur die Leute hören, die meinen, dass das in Ordnung wäre, wie die beiden sich verhalten haben. Und da habe ich gerade darauf gewartet, ob irgendjemand tatsächlich diese Meinung hat und sich auch traut, diese Meinung kundzutun. Ja? Das heißt, okay. Es muss keiner sagen, yo, find war scheiße, weil wer nichts sagt, von dem gehe ich aus, also damit sagt, finde ich scheiße. Ja, was ich daran scheiße finde, ist, dass sie sich letzten Endes nicht an die mit dir Absprache dann noch gehalten haben, noch 2 Wochen mitzuraiden. Ansonsten grundsätzlich, wenn es jemand, grundsätzlich finde ich es gut, wenn jemand ein Problem mit irgendwas hat, vorher auf ein Raid-Lead zuzukommen und ihn nicht voll vor Ende der Tatsachen zu stellen. Dass sie das dann letzten Endes dann doch gemacht haben, ja, ist halt, hast du schon kommentiert, muss ich nichts weiteres dazu hinzufügen. Sagt übrigens auch ziemlich viel über deren Gilde aus und über die Führung der Gilde. Das geht für mich noch einher. Die Sache ist nur einfach, es ist nicht glaubwürdig. Weil, wenn ich seit einem Jahr eine Gilde führe, im Mythic-Content bin, Sailruns veranstalte und wenn ich neben mir nur 2 Helferlein habe, aber keinerlei Offiziere, dann weiß ich, was ich an Arbeit mache. Und dann weiß ich auch, ob ich mir die 8 Stunden Raiden noch nehmen kann oder nicht nehmen kann. Und wenn ich mich dazu entscheide, das zu tun, dann weiß ich auch ganz genau, dass man sich auf solche Leute auch verlässt und dass man eine Verantwortung trägt. Und deswegen bin ich sogar an dem Punkt, dass ich den ganzen Schmuh nicht glaube. Vor allen Dingen, wenn man die ganze Nacht online ist, bis morgens, ich weiß nicht, was in den Puppen, wenn man keine Zeit hätte, hat man keine Zeit. Das ist aber nicht die Sache, warum ich gerade so ziemlich, ich denke, man hört es, dass ich ein bisschen durch den Wind bin. Heute um 14.30 Uhr, ihr habt die Sache mit Kermis Frazia mitbekommen, ich habe es euch ja erzählt, ne? Evania, Kermis Frazia, Günther? Irgendjemand, der nicht weiß, worum es geht? Ich zum Beispiel. Ich. Das nach dem. Ah, ne, das war ein anderer, sorry. Kermis Frazia, Jäger bei uns hier in der Gruppe, Offizier in dieser Gilde, Eventoffizier, in der WG wohnt mit Nitara, ist da hingegangen, um offiziell der Mutter mit ihrem Kind, Haushalt und so weiter zu helfen, weil Mutter krank ist. So. Hat sich herausgestellt, dass aus der braunen Szene kommt, Nazi, gesucht wird, deswegen da unten weg ist, wo er eigentlich voll gewohnt hat, Polizei ihn sucht, Nazis ihn suchen, weil Betreuer und so weiter und so fort alles und wenn du uns verrätst und dies und jenes und bla und blub. Hat Nitara nicht gewusst, hat Nitara erfahren, ist schlimm fürs Kind, könnte ja was passieren, Günther musste gehen. Soweit haben es einige von euch mitbekommen. Heute um, ich glaube, 15 Uhr noch was, 4:03, irgendwie so um den Dreh, ist das, was im Spiel abgelaufen ist, wahr geworden. Das heißt, da gab es eine Drohung, 20 Minuten nachdem der Günther bei uns raus war, gegen das Kind von Nitara. Wir nehmen dir das Kind weg, was auch immer. Vorhin stand die Polizei bei Nitara vor der Tür mit einem Gerichts mit einem Durchsuchungsbeschluss. Sie wäre ja angeblich ein Drogenjunkie. Angeblich wäre sie ja Alkoholikerin ohne Ende. Und ihr Kind würde ja Alkoholiker bekommen. Und solche Scheiße. Kommt wohl von... also es ist die Verbindung nicht klar. Auf jeden Fall kommt es von einer Person, deren Vater Staatsanwalt ist. Das Kind ist vorhin im Beisein vom Jugendamt mitgenommen worden. Es wäre ja schon häufiger erzählt worden, dass sie ihr Kind verprügeln würde. Ihr habt letztens mitbekommen, wie das Kind hier bei uns im Teamspeak war. Ein paar Leute waren dabei. Darf ich sprechen? Ja. Ich habe sie vorhin gefragt, ob das erzählt werden soll, und sie hat gesagt, ja, erzähl es. Weil wir einfach... Ja, dann klinke ich mich so lange auf. Es kommt ja gleich zu der Konsequenz, aber lieber signifikant, wir sind hier nun mal nicht neutrale Leute, die sonst nichts miteinander zu tun haben, sondern wir sind hier leider auch Leute, die miteinander was zu tun haben und die auch teilweise das Kind kennengelernt haben und die auch einfach so miteinander viel zu tun haben. Ergo machen wir das hier gerade aus dem Grund, dass man einfach weiß, was die Hintergründe hinter manchen Dingen sind. Denn die liebe Nitara ist ja hier nicht nur die Jennifer, sondern ist auch Co-Leaderin. Ich stecke momentan im Umzug. Der MJ ist noch als Co-Leader da. Ja, und es hat alles seine Konsequenzen. Es sieht im Moment nicht danach aus, dass Nitara ihr Kind komplett verlieren wird, aber es wird eine Zeit lang dauern. Und was das für Gerenne ist, kann sich der eine oder andere vielleicht denken. So, das alles zusammengefasst heißt eigentlich, dass wir zumindest ab morgen, heute sind die beiden noch da, Hammerbahn ist, wohnt ja ebenfalls in der WG mit Nitara. Die werden sich ab morgen darum kümmern, dass das alles da den Gang geht. Im Moment können sie nichts machen. Sie können nicht, egal was sie machen wollten, sie können nicht. Und ja, und wir brauchen gerade eine Bestandsaufnahme, wie es aussieht, was wir machen müssen. Und vor allen Dingen ist das eine Aufforderung an euch alle, denn ich fall raus bis Mittwoch. Nitara und Helmerband fallen raus, bis es geklärt ist. Und dann könnt ihr euch ja mal so ein bisschen umgucken und gegenseitig angucken. Ja? Es ist einfach immer auch kacke, wenn man miteinander zu tun hat, dann nur zu sagen, ja, da ist was Privates passiert und deswegen können wir nicht. Das können viele Leute nicht nachvollziehen. Und das ist der Grund, warum es gerade erzählt werden sollte. Weil wir einfach in die ganze Sache auch mit involviert gewesen sind, auch was die letzten Tage passiert ist. Vielleicht ist es jetzt verständlich geworden, signifikant. Dazu. Ja, also nicht akzeptiert, tut mir leid. Du kannst zu der Meinung gerne stehen, ist auch kein Thema. Nur ich kann ja aus Erfahrung sagen, 10,5 Jahre, da sind private Probleme. Die meisten machen in ihrem Kopf einen dicken Mittelfinger. Ey, private Probleme habe ich selbst. Woher das kommt, wäre ein zu weitläufiges Thema. So, ich habe dementsprechend hier bei uns unseren Raid-Kader auf. Der MHJ hat in der Zeit seit 3:15 schon versucht, was zu machen ist. Wir haben im Moment 2 Tanks. Wenn ein Tank ausfällt, haben wir keinen Raid. Das ist das Erste, was gesucht wird, weil dadurch, dass Thanatos Tartarus weg ist, sind, fällt auch Pari weg. Mein Bruder ist Paladin-Tank als Main. Dann müsst ihr theoretisch nicht mehr den Hexer hochspielen. Dann würde uns unten die Hexe zwar fehlen. Das Ding ist, hat auch ein DD-Spec? Ich denke schon. Aber ich glaube noch nicht. Kann er den auch machen? Weil er wäre nur dann Tank, wenn Anum oder Bitus mal nicht können. Und das heißt, er ist eigentlich ein Off-Tank. Sprich, Tank-DD. Meistens als DD im Raid. Ich könnte mal mit ihm darüber reden. Das wäre nett. Solange das nicht geklärt ist, fehlt also ein Melee-Tank. Einer, der diesen Slot da oben ausfüllen kann. Als Heiler haben wir Azur und wir haben Hammerbell. Ja, also als Tank Heals. Da muss er halt wieder da drauf gehen. Wir haben Ari, wir haben Seraphima, wir haben Nagakuka, wir haben, sorry, ich komme davon nicht so wirklich weg, wir haben Wolke, ach, du hast es jetzt auch dahinter geschrieben. Ja, ja. Wir haben einen Neuzugang namens Gaara. Bei Gaara könnten wir uns, wenn sich jemand hinsetzen täte und einem Monk-Tank erklären könnte, was ich die nächsten Tage leider nicht kann. Ein Monk-Tank, wenn du den spielen kannst, ist geil. Wenn du nicht spielen kannst, ist er Oberkacke. Mehr noch als bei anderen Klassen. Das heißt, der ist Heiler-Tank. Wenn man Gaara das erklären könnte auf Blackhand, gut, dann könnte der auch den dritten Tank-Slot nehmen. Ja. Ich hoffe, ich habe jetzt gerade keinen vergessen. Shizuera haben wir auch noch. Okay. Das heißt, Heiler-technisch hätten wir jetzt nicht das große Problem. Ja. Vergiss nicht, dass meine Freundin. Bitte, was mit mir? Ich muss ganz kurz muss ich eben weg. Sorry, ich muss ganz kurz weg. Kazuki, komm runter, mach mit. Ja, was denn, Digga? Roten Battle. Die Kugeln da. So, also wir haben heilertechnisch nicht das Problem. Melee-technisch, Furious wollte eigentlich gerade nur sein Recht neu starten. Was? Furious XP wollte ja eigentlich gerade nur sein Recht. Nein. Ich schicke dir jetzt Dialog. Ich schicke jetzt in den Schlachtzug-Channel den Dialog, den er mir geschrieben hat, privat. Sag es doch einfach, was los ist. Er schreibt mir, klingt zwar jetzt doof, aber ich muss leider abspringen. Bei mir ist gerade privat beschissen chaotisch. Sorry nochmals. Und dir sagt er, er will nur einen Rechner neu starten? Ich meine, das hat er vorhin geschrieben gehabt. Hi Leute. Wer hat er das geschrieben? Hi. Ich hab den Chatverlauf. Nee, das war Flawless. Das war Tyler, der den Rechner neu starten wollte, der aber auch noch nicht wieder aufgetaucht ist. Ah. So lange startet man Rechner nicht neu. 22 Minuten. Also ich nehme die jetzt aus dem Raid-Kader raus. Ja? Also den Tyler. Furious hat das mit gestern ja verpeilt, ne? Genauso wie Tyler mir vorhin geschrieben hat, wie 16.45 Uhr habe ich ihm die komplette Post nochmal geschickt, wo es drin steht. Also, wir haben im Moment 3 von 6 Midi-Plätzen besetzt. Das ist jetzt, 4 von 6 Midi-Plätzen besetzt. Das ist jetzt aber durch die Sache mit Tyler und dadurch, dass Jetson ja auch nicht aufgetaucht ist, das Wochenende passiert. So, was haben wir an Mages? Wir haben Nitara. Wir haben Bienchen. Wir haben als Hexen MJ. Wir haben Sonus. Eigentlich hätten wir den Tali. Das wäre dann der Bruder von Zeus. Wie gesagt, wenn jemand Gaara das Tanken beibringen könnte, könnte Tali einfach seinen Hexer weiter nach oben pushen. Dann hätten wir das Problem nicht. Als Jäger dachte ich ja eigentlich, wir hätten Zeus und Ambush, aber anscheinend haben wir nur Zeus, weil Ambush ist ja heute nicht aufgetaucht. Nachdem er ja gestern schon verpennt hat. Auch da sollten wir drüber reden. Als Tempocaster haben wir Albira, Elaine, Kazuki und Safaya. Ah ja, gut, und wir haben noch Wildherz. Die habe ich vergessen, die habe ich da unten bei Random reingeklinkt. Weil ja eigentlich Thanatos und Tartarus oben in der Jägerliste waren. So, wir sollten uns dabei auch direkt mit angucken, wer kann denn davon überhaupt KC gehen und wer nicht. Ist das eine Idee? Ich kann dich gerade nicht verstehen. Achso, das war gerade irgendwie gerade. Also? Tut mir leid, dass wir diese Bestandsaufnahme jetzt haben, aber ich kann es nun mal nicht ändern, dass zwei sich so verhalten und dass zwei andere sich so verpissen die Nacht. Na? Falls es euch nicht klar ist, ich würde gerne von euch auch was dazu hören, wie das aussieht, wen meint ihr nicht, sagt es ganz offen, der hat in der HC nichts zu suchen, macht es wirklich einmal quer durch. Was euch aufgefallen ist, was auch immer, damit wir hier klipp und klar stehen haben, was wir brauchen und was nicht. Ich möchte es nicht entscheiden, hinterher bin ich wieder der Arsch, du hast mich aber als nicht HC-ready tituliert oder du hast aber gesagt, das und das muss gemacht werden, wir sind davon ausgegangen, du machst das alleine. Was auch immer, mache ich nicht mehr. Mache ich seit 3 Wochen nicht mehr. Das machen wir entweder gemeinsam oder gar nicht. Anscheinend machen wir es gar nicht. Kein einziger, der den Mund aufmacht. Keiner. Niemand. Super. Um was geht's denn? Zuhören. Ja, ich bin ja schneller gelaufen. Auch dann hätte das Zuhören gerade von den letzten Sätzen, seit du da bist, geholfen. Also es ist jedem Einzelnen in diesem Channel eigentlich gerade vollkommen wurscht. Nö, ich kann es nur nicht einschätzen. Ich weiß, dass ich nicht HC-fertig bin. Ja, ich auch nicht. Ich bin jetzt hier Loxanet. Den hier habe ich jetzt nicht wirklich drauf geachtet. Das ist aber schade. Als DDler sieht man eigentlich immer, wo man im DD-Meter gestanden hat, im Damage-Meter gestanden hat. Als Heiler sehe ich immer, wie ich im Heiler-Meter gestanden habe und weiß, wer unglaublich viel auf die Fresse bekommen hat, dass ich ihn heilen musste. Das heißt also, meine Heiler können was über die Heiler und über die DDs sagen. Und meine DDs können mindestens was über die DDs sagen. Und meine Heiler können sogar was über die Tanks sagen. Das heißt, die Heiler können eigentlich über den ganzen Raid was sagen. Weil sie nämlich immer diejenigen sind, sobald auch irgendjemand nur den kleinsten Fehler macht, schon geht's in die Binsen. Die können zumindest was übers Movement, übers Sauberspielen und sagen. Jeder einzelne Heiler kann das. Übers Movement habe ich gestern was gesagt. Tanks kann ich mich überhaupt nicht beschweren. Andere Heiler, Ari kann man nicht meckern von der Heilleistung. Azua kann man nicht meckern. Naga... Nagaguka, weiß ich nicht, was er für Gear hat. Ja, da war er gestern mal als Heiler eingesprungen. Oder habe ich das falsch in Erinnerung? Er ist Heiler. Er ist Main-Heiler. Ach so, ja gut, dann... Kann also ich viel sagen, es sind jede Woche... Also mit anderen Worten, ich soll einen Namen in den Channel schmeißen und ihr brüllt mich dann an mit HC, nicht HC. Richtig? Auch ich kann das gerne machen. Also, Azua ist definitiv HC-fähig. Deliria habe ich jetzt gestern nicht wirklich drauf geachtet. Elaine ist schwankend, aber eigentlich ready, müsste nur ein bisschen sauberer spielen. Kazuki ist Nee, die zwei verwechsel ich immer. Einer von den beiden ist schwankend, das weiß ich. Zu dem anderen kann ich nur bedingt was sagen. Einer kippt ab und zu mal um. Können wir ja eben rausfinden. Auf HC hat man nur einen davon dabei. Okay. Welchen meinst du? Also entweder den auf HC? Da war sie ja nicht mit. Ich glaube, Elian ist derjenige, der stabiler spielt. Ich glaube, Kazuki ist derjenige, der ab und zu mal fast kippt. Ich bin mir aber da echt unsicher, weil ich muss mir die Namen, die sind noch nicht immer zu den Fehlern da. Lurinari, das ist eine Katze, ne? Ja. Würde ich HC mitnehmen. Nagakuba kann ich jetzt nicht sagen, weil der war ja gestern nicht als Heiler mit, sondern als DD eingesprungen. Nitara ist von der Skillung her auf Arkan. Das war das, was so Schwierigkeiten gemacht hatte mit dem DPS, ne? Also von dem, was es spielt, ist so gut, aber vom DPS her passt es noch nicht so hundertprozentig. Safaya habe ich gestern überhaupt nicht drauf geachtet. Selana habe ich auch nicht mitbekommen. Serafima weiß ich, dass er HC ready ist. Die war ja gestern auch mit gewesen. Kenne ich ja auch so vom Spielen her. Signifikant ist vom Equip her etwas niedrig, ist aber, glaube ich, vom Spielen her schon durch die ganze Indie durchgerauscht. Das heißt, vom Movement her müsste das eigentlich passen. Solus fehlt noch eine ganze Menge. Da waren wir aber gestern auch dran am Arbeiten und am Gucken. Zu Jägern kann ich insgesamt nichts sagen, das tut mir leid. Typhoon weiß ich, hat eine Sonderregelung und ich habe auch nicht drauf geachtet. Und Ari kann man auf jeden Fall mitnehmen. Ich selber würde mich da komplett rausnehmen. Ich bin absolut noch nicht HC-fähig. Ich halte mich selbst bei NHC noch für nur halbwegs fähig mit dem Char. Gute Besserung, Vitus. Das ist Standard. Ich bin am Husten. Ich höre auf zu rauchen gerade. Ich huste quasi die Reste noch ab. Ja. Die nächsten 5 Wochen. Könnt ihr noch einen Sargnagel. So. Ich mache es jetzt trotzdem einfach. Ich schmeiß euch einen Namen rein. Ihr sagt HC, nicht HC. Oder ihr sagt am besten nur die Leute, die meinen nicht HC, die sollen sich melden. Es geht vielleicht schneller. Anum. HC. Man hört nichts Gegenteiliges. Vitus. HC. HC. So, Azur. HC. HC. HC. Gut. Meldet euch am besten dann, wenn er nicht HC ready ist. Macht's vielleicht einfacher. Ari. Nargakuka. Nicht HC. Ich melde mich. Die Heillastung für HC müsste ungefähr 50% höher sein als das, was er gestern geheilt hat. Es hat nur deswegen funktioniert, weil er der vierte Heiler war und weil andere sich deutlich den Arsch aufgerissen haben. User in your channel timed out. Muss man so leider sagen. 40.000 plus Overheal bei ungefähr 55.000 bis 60.000 zu sein mit dem Equipment müsste trotzdem höher gehen. Wenn eine 7 davor steht, das geht. Schade, dass es kein anderer mitbekommen hat. Frau von Vitus. Also, Wolke, Yadras. Yadras. Oh, jetzt endlich. Yadras. So. NHC. Sowas von NHC. LFR. Puh, puh. Hocker. Ach, ich bin's geblieben. Shizuera kennt er nicht. Serafima. HC. Achso, wir sollen ja nichts sagen, sorry. Nur wenn nicht HC. So. Deluria. HC. Ja. Jetzt kommt jemand, den ihr wegen gestern nicht einschätzen könnt. Nafaria. Mische ich mich ein. NHC. Deutlich zu wenig Damage bei dem Gear. Ob es jetzt anders wäre, hätte ich gestern sehen können. Konnte ich gestern nicht sehen, aber ja gestern nicht da. Also ist das der Stand der Dinge. Kann man sich gerne einmischen, wenn man es anders sieht. Die Leute, die letzte Woche dabei waren, wissen, dass er im Raid war. Passt schon, passt schon. Finde ich völlig okay. Lorinari? Also ein einstimmiges HC. Schön. Kennt ihr nicht, ist nicht gekommen wegen privater Probleme, ist nicht aufgetaucht, obwohl er den Rechner neu hochfahren wollte. Ja. Nitara? Eigentlich NHC. Die Nummer ist, laufen kann sie, aber der Damage fehlt. Signifikant? NHC. Mit seinem Mage HC. Vorhin hat ja die Yadras gesagt, ja, Equipment noch ein bisschen low. Aber 38 bis 40k ist einfach, außer bei mehr Ad-Bossen, ist einfach zu wenig. Signifikant? Bei Signifikant, ja. Da braucht dringend das Glas dringend und den Vierer-Set, das kommt ja überhaupt nicht aus dem Arsch. Und da kann ich mitreden, weil mein Main auch ein Vari ist. Du kriegst nichts gebacken ohne Vierer-Set und Glas dringend. Na, dann haben wir doch da schon das, was er unbedingt braucht. Ja. So, dann als nächstes Bienchen können jetzt die meisten nicht sagen. Ich kann es euch sagen, NHC. Mhm. Die mit Bienchen letzte Woche gespielt haben. MJ. Sag ich selbst, NHC. Weil? Ich bekomme nicht genug Damage raus. Okay. Es soll 10k mir sein Minimum. Ich befürchte, da kannst du eine 20 draus machen, MJ. Also ist von Boss zu Boss verschieden, aber du fährst bei manchen Bossen mit einem 700 Schieß mich tot Gear, mit deiner Hexe fährst du 40, 45 gar, bei manchen Bossen ein bisschen mehr. Aber ja. Solus, ja. NHC, brauchen wir nicht drüber reden, ne? Jo. Sus, knapp HC, NHC, irgendwo so dazwischen, müsst ihr sagen. Also bedingt dadurch, dass wir im HC keinen Jäger haben, würde ich HC sagen. Es hilft uns nicht. Dann kann ich dir sagen, haben wir gerade auch kein Mage und auch kein Hexer. Dann hätten wir auch beim Mage und beim Hexer sagen müssen so. Also lass uns ehrlich sein, wie es ist. Wenn jemand sagt NHC, soll er NHC sagen. NHC, Viererset und dann geht er ab wie Schmitzkatze. Hat gerade mal einen Teil. Das funktioniert überhaupt nicht. Kriegst du auch keinen Schaden raus. Er braucht den Viererset. Schmuckstücke hat er ja jetzt. Ja, ja. So, Ambush, wenn er denn da wäre, wäre HC, da müssen wir nicht drüber reden, aber er ist nicht da und das zweite Mal, dass er nicht da ist, gestern kam er eine halbe Stunde zu spät, hat verpennt, habe ich noch einen Raid geholt heute, da können wir mal kurz drüber reden, was machen wir mit ihm? Ich würde sagen, einmal ein Auge zudrücken und mit ihm ein klares Wörtchen reden. Habt ihr das nicht schon? Ich weiß bekannt, nicht, dass er einschläft. Ja, ich auch, aber ich habe gestern gehört, der schläft und hat es verpennt, also ist es ja bekannt. Von wem sprecht ihr jetzt gerade? Von Ambush, der das gestern verpennt hat, da haben wir. Also, Zitat genau in dieser Sekunde von Ambush. Hi, es ist mir leider etwas dazwischen gekommen, tut mir aufrichtig leid. No, tschüss. User entered your channel. Ich habe ihm jetzt zurückgeschrieben, das heißt, ich meine, er hätte sich auch über andere Kanäle melden können, ne? Die sind ja nun eigentlich bekannt. Also ich bin jetzt die dritte Woche dabei und ich habe gestern gerade mal einmal mitbekommen. Also er ist ja auch erst seit vorgestern in der Gilde. Ach so. Du konntest ihn, du hattest keine Chance, ihn häufiger mitzubekommen, weil. So. Zum ersten Raid hat er verpennt und jetzt kommt er um 17.28 Uhr an und schreibt, es ist mir leider etwas dazwischen gekommen, tut mir aufrichtig leid. Die Frage ist halt nur, was machen wir mit ihm? So, die einen sagen, ein Gespräch führen, die anderen sagen raus. Es ist 17:30, dein Raidbeginn ist eigentlich 17 Uhr, kommt ein bisschen spät, meinst du nicht? 16:45 Uhr. Hm? Ja, oder so. Ah, ist ein klippenklarer Regelverstoß, der schon zum zweiten Mal. Er hat zweimal verschlafen. Das ist sein eigenes Problem, wenn er die ganze Nacht durchzocken muss bis mittags und dann nur 6 Stunden Schlaf hat oder weniger. Er kennt die Regeln. Gelbe Karte hatte er schon, oder? Habe ich ihm gestern, glaube ich, nicht gegeben. Nee, er kam gestern noch zum Trash. Okay. Da haben wir gerade gestartet mit den ersten Gruppen, da kam er. Also ich würde erstmal mit ihm reden, weil kann ja wirklich sein, dass er dadurch, dass er erst in die Gilde gekommen ist und das für ihn eine Umstellung ist, er das einfach irgendwie Kasuki erst integrieren muss. Bitte. Das ist zwar kacke, weil ganz viele Leute... Boah Leute, Push to Talk heißt, wenn der Kuchen redet, im Moment ist Yadras der Kuchen, haben die Krümelpause, also wir. Also, Klappe halten, ihr zuhören. Red. Das ist zwar kacke, wenn da keine Ahnung wie viele Leute stehen und auf einen Einzelnen warten, aber wenn das sein erstes Wochenende in der Gilde ist und die Zeiten sind schon sehr speziell, finde ich, ja, für mich, also mich stört es jetzt nicht, dass das so ist, aber sie sind sehr unterschiedlich, nicht an beiden Tagen gleich und dann kann das vielleicht auch einfach sein, dass er da doch seinen Weg reinfinden muss. Also ich würde erstmal mit ihm reden, wenn er keine gute Entschuldigung hat, kann man immer noch sagen, okay, dann war's das. Aber ihn zumindest mal zu Wort kommen lassen, wenn er wieder da ist. Wäre jetzt so meine Art, das zu machen. Kuchen ist fertig. Ja. Krümel. Ich hätte gern ein Stück. Mit Sahne. Ist natürlich gut gesagt, aber es ist halt, er hat seinen Mitmenschen eine Verpflichtung gegenüber und es ist genau das Gleiche wie, ich komme zweimal zu spät ins Geschäft, dann sagt mein Chef direkt, hier, kannst gehen, sowas brauche ich nicht. Aus wie im Fußballverein, wie es Albiega immer sagt. Stehst nicht da, machst du einmal, stehst zweites Mal da, dann hast du Pech. Dann wird ein neuer Ersatzmann gesucht. Und natürlich ist es sein erstes Wochenende, aber er weiß, dass er um 5 Uhr Raid hat und zockt trotzdem halt die ganze Nacht durch. Mittags um 12. Wenn ich weiß, ich brauche meinen Schlaf und schlaf 10 Stunden am Tag, ich kann nicht hinlegen. Ja, gebe ich meinen Senf auch mal dazu. Man hat zwar ganz netten Schaden gemacht, aber letzten Endes ist es so, wir haben eine viel zu hohe Fluktuation hier drin, ne? Und das heißt, Leute, die durchaus ein gewisses Potenzial besitzen, ja, fühlen sich davon vielleicht auch irgendwie ein bisschen angestiftet oder genervt und gehen dadurch dann halt auch wieder von dem her. Er ist halt leider Gottes erst so kurz dabei, aber ja, lieber ein Ende mit Schrecken wie umgekehrt, ja. Und sollte es ihm am Herzen liegen oder wie auch immer, dann wird er mit Sicherheit nochmal auf dich zukommen und dann könnte man ja immer nochmal ein Gespräch führen und das Ganze sich unter anderen Voraussetzungen nochmal anschauen. Aber grundsätzlich würde ich sagen, selbst dem einen von uns, ja, wer nicht da ist, wer nicht kommt, der ja, ist raus. Und vor allen Dingen bei so einer ja, kurzen Geschichte, die schon mal da ist. Ich liste mal vor, was zwischen uns, wenn ihr geredet habt, hier jetzt noch geschrieben wurde. Ich muss gleich los. Die Freundin stresst gerade rum. Ich habe dann gesagt, das Ding ist, deine Raid-Gruppe sagt im Teamspeak gerade gestern verpennt, heute nicht Bescheid gesagt, haben Gildeninfo, Handynummer, Facebook, so geht das nicht. Bist du ab nächster Woche zuverlässig da oder nicht? Ja, ich weiß, dass das kacke ist. Nächste Woche kann ich ja nicht, habe ich ja schon Bescheid gesagt, hat er tatsächlich schon. Ich habe gerade extra nachgeguckt, ich habe sogar eine Post von ihm. Steht also in meinen Unterlagen schon drin, dass er nächstes Wochenende nicht kann, das ist irgendwie Geburtstag. So, also habe ich ihm dann geschrieben, also packst du das denn? zuverlässig da zu sein und deine Situation so abzusprechen, auch mit deiner Freundin, dass du grundsätzlich samstags pünktlich 19.45 Uhr und sonntags pünktlich um 16.45 Uhr Raid hast. Ja, das packe ich und ich spreche mit meiner Freundin nochmal darüber und euch noch viel Erfolg. Sorry nochmal. Ja. Ja, würde ich auch sagen, Nitara. Du hast es schriftlich jetzt von ihm. Man hast dann vergeben, Tata Pech. Also grundsätzlich, ne, ich handhab das so, mich interessieren zwar schon meine Leute, auch außerhalb, was sie für Probleme haben, können sie außerhalb der Raid-Zeiten, können sie zu mir kommen. Was, wenn das die privaten Probleme allerdings den Raid betreffen, interessiert mich das nicht. Ich kann das in meine Planung oder sonst was berücksichtigen, wenn einer auf mich zukommt, hier gerade Stress mit Freundin, ich brauche eine Pause oder ganz egal was, ja. Aber letzten Endes mich als Raid-Lead interessiert, ich habe dann Invite, dann geht der Raid los, bist du da? Ja, nein. Und danach entscheide ich. Und da interessiert mich außenrum, interessiert mich das alles nicht. Fahr schnell. Ja, fahren wir eine ganz normale, straighte Linie. Gut. Das bedeutet, ich mache jetzt Folgendes. Ich schreibe Ambush jetzt in Non-HC rein. Non-HC bedeutet, dass wir dafür einen HC-Ersatz suchen. Ja. Dementsprechend werden wir ja dann nachher feststellen, was dann fehlt und was wir ranschaffen müssen. Ne? Weil spätestens auf Harzen müssen wir uns absolut aufeinander verlassen können. Das muss eingespielt sein, wenn wir da weiterkommen wollen. Und ich hatte gestern eher den Eindruck, dass wir, so wie wir da gestanden haben, relativ fix das Thema mit HC abschließen können, dass wir das durchkriegen. Relativ fix das Ganze sogar so hinkriegen, dass wir einen Loot kriegen können, um uns vielleicht sogar noch, ne, das Add-ons ein bisschen mit was Weiterführendem zu beschäftigen. Aber da kriegt man ja dann so schön auf die Fresse. Alvira? NRT. Wenn so ist, ja, dann sag's auch. Nein. Nee, das war ein Spaß. Wenn das eure Meinung ist zu der Leistung, dann sagt es, dann ist es in Ordnung. Das war ein Spaß. Elian? Ja. Nee, falls du es nicht mitbekommen hast, es wird jeder Raider einmal in den Channel geworfen als Name. Und falls jemand meint, der hat in HC, sollte in HC nicht mit raiden im Moment, dann wird NRC gerufen von den Leuten. Also, Elian? Okay. Kazuki? Sapphire? Stopp. Ja, was ist Stopp? Also Kazuki vom Movement her noch NHC. Okay. Sonst noch irgendjemand, der sich da drauf hängt? Ich. Ich weiß nicht, ob es das Movement ist oder er die Bosse einfach noch nicht so oft gespielt hat, aber er kriegt teilweise sehr viel unnötigen Schaden rein. Ja. Das ist das, was ich dazu sagen kann. Müsste Kazuki sein. Er hat sie noch nicht so häufig gespielt, ist richtig. Okay. Sapphire, da solltet ihr euch vielleicht, bevor ihr da da sollte Azua vielleicht vorher was zu sagen. Der hat sich gestern ewigst lange mit Sapphire hingesetzt. Du erzählst uns gerade wunderbare Märchen, das ist alles ganz toll, wahrscheinlich sogar die komplette wir haben uns hingesetzt, haben Rota alles besprochen, wir gucken uns das heute an, mit dem Gear, es fehlt halt noch Gear, es muss Gear noch angeschafft werden. Aber dann sollte das auch klappen. Also mit HC. Wie alt Herz? NHC. NHC, ja. Okay. Die Sache mit Furious XP, was Nitara da geschrieben hat. Er hat sich bei dir jetzt vorhin abgemeldet. Sorry, dass es scheiße ist, aber ne, überleg mal, was bei dem einen oder anderen passiert ist. Immerhin, er hat es noch getan. Ich weiß nicht, wann er es getan hat. Das kommt jetzt noch mit dazu. Eigentlich hätte er es auf Facebook tun müssen. Das kommt auch noch dazu. Ist die Frage, was wir da machen? Ihr merkt, ich bin nicht mehr der Freund davon, die Entscheidung einfach selber zu treffen. Ne? Sorry, aber ich bin der Meinung, wir gehen raus. Das ist jetzt nicht sehr schlimm. Das ist schon das dritte Mal. Das dritte Mal kann es gar nicht sein. Nein, das dritte Mal. Entschuldigung. Er ist gestern nicht gekommen, weil er der Meinung war, Freitag, Sonntag. Deswegen war er am Freitag im Übrigen auch da. Ja? Hat aber am Freitag, und das ist die Krux von Nitara, gesagt bekommen, denk bitte dran, morgen, Samstag, hast du Raid. Weshalb diese Nummer mit dem, oh, ich habe mich verlesen, nicht so wirklich hinkommt. Dann war er am Samstag nicht da. Und jetzt hat er am Sonntag vorher abgesagt, private Probleme, privater Stress, er könnte nicht. Das ist in meinen Augen Verarsche. Ich bin damit dabei, der Kader kann. Gut, dann machen wir es anders. Ich nehme ihn komplett aus dem Kader raus. Er hat was dagegen. Gut, einstimmig. Tyler, der nur seinen Rechner neu starten wollte, der nicht wiedergekommen ist. Und was ist mit dem? Movement MNHC. Da sitzen die Bosse auch noch nicht so. Wen meinst du? Typhoon. Hast du doch gerade gesagt. Doch nicht. Nein, Tyler. Oh, Verzeihung. Tyler, der gestern nicht da war und heute zwar da war, aber gesagt hat, er startet den Rechner neu und das jetzt seit einer halben Stunde. Dreiviertelstunde. Ja, Verarsche. Also auch hier, ich nehme ihn jetzt aus dem Kader raus. Wenn jemand was dagegen hat, soll er sich bitte melden. Und Typhoon NRC wissen wir. Okay. Gut. Ja, Leute. Dann ist noch zu klären, was ist mit Gara. Gara hat gesagt, er würde tanken. Aber es müsste ihm jemand beibringen. Würde diesem Mönch das jemand beibringen, der ein 692er Tankgear hat? Macht das jemand? Dass wir einen Ersatz aufbauen können, wenn Anum oder Vitus mal nicht können? Oder macht das keine? Ich kenne mich leider null mit Mönch aus, sonst würde ich es mal. Es hilft nicht, wenn sich die Leute melden und sagen, nein, kann ich nicht. Es hilft immer nur, wenn sich dann nur die Leute melden, die sagen, yo, mach ich. Also, es kann dem Gara keiner helfen. Gut, habe ich verstanden. Ich habe keine Ahnung vom Mönch. Das wollte er nicht hören. Gut. Dann kann ich euch sagen, was euch fehlt. Ach, scheiße. Den muss ich nur... So. Könnt jetzt da mal gerne lachen. Aber es fehlt euch ein Gruppenheiler. Es fehlt euch ein Tank, / DD. Ja, wobei der Tank muss nicht unbedingt HC, bis was ich was, auch ready sein. Der kann auch knapp so, dass er NHC durchgehen kann, halbwegs durchgehen kann, mit ein bisschen Hilfe von Anum oder Vitus. Kann das sein. Der Gruppenheiler, den er sucht, der muss nicht HC können. Ja, ich muss es eben hier ein bisschen verschieben. Ihr sucht zwei Melis. Die beiden Melis müssen nicht HC können. Ihr sucht einen HC-Hexer. Ihr sucht einen HC-Mage. Und ihr sucht einen HC-Jäger. Grausam? Ja. Das heißt also, es gibt im Moment drei, vier, also drei für HC und eins, zwei, drei für Non-HC. Und das alles aufgrund dieses Wochenendes. Und das, nachdem wir eigentlich gestern so unterwegs waren, dass es eigentlich relativ gut aussah. Lösungsvorschläge. Ich fall raus, Nitara fällt raus, Hammerband fallen raus. Lösungsvorschläge. Eurerseits. Und ich plane jetzt, da das dem Gara keiner erklären kann, trotzdem dein Bruder, lieber Sus, erst einmal als Hexe. Solltest du mit ihm reden und er sollte Tank-DD machen können, dann fehlt noch ein weiterer NHC-Range. Mhm. Also das sieht halt bei ihm so aus, sein Pala ist halt schon 100, seine Hexe eben nicht. Und das würde dann halt noch dauern. Und mit seinem Pala hat er momentan Tank und Heal Stat. Und falls er auch DD macht, ich denke, der könnte es vielleicht machen, aber der hat gar kein Gear für DD. Die Gear-Geschichte stimmt nicht. Die Gear-Geschichte ist heutzutage absolut Humbug. Und nimm mir den jetzt bitte nicht krumm. Ich specke um auf DD und habe außer Hals, Umhang, Ringe, Schmuck, Waffe. Die anderen Sachen passen sich an. Dann gehe ich in den Dschungel und mache das eine Woche. Und dann habe ich zumindest für die Slots Items. Mal ganz abgesehen davon, ja, dass es noch Craftings und LFR und etc. gibt. Mhm. Also mit Equip, habe kein Equip, braucht mir keiner kommen. Wer mir wirklich mit Equip als Grund kommt, gibt mir der kommt mir eine Ausrede an. Wir reden hier nicht darüber, Mythic ready zu sein. Das ist klar. Da fehlt mir dann Gear. Ist auch gar kein Thema. Jo, also ich bohre nochmal bei ihm nach und frag nochmal. So, also Lösungsvorschläge. Weil wie gesagt, die drei Leute, die es sonst tun, außer MRJ, der wird da sein, werdet ihr hier in der kompletten Woche kaum Unterstützung haben. Und ich warte jetzt so lange darauf, bis ihr Lösungsvorschläge habt. Ja, viele tun in das Tool eine Suchanfrage rein, wenn sie on sind. Was wird nochmal für NHC gebraucht? Steht unten drin. Ich habe es ins Teamspeak geschrieben. Ihr müsst nur ein D bei der Hexe rausnehmen, weil ich mich vertippt. Ja, es läuft halt hier jetzt anders. Es läuft nicht so, dass der Gildenchef sich hinstellt und die Scheiße macht. Und dort rekrutiert bis zum Geht nicht mehr und keine Ahnung was. Ich kann nicht. Ich habe schlicht und ergreifend keine Zeit. Und selbst wenn ich die Zeit hätte, sehe ich es nicht alleine als meine Aufgabe. WB Typhoon. Danke. Wie gesagt, ich werde mich wieder hinsetzen und Leute suchen. Also meine normale Einteilung und werde da ein paar Stunden oder so drauflegen. Nur, dass du damit nicht unbedingt an HC-Leute kommst. Ne? Aber gut. Habt ihr denn was auf WoW Progress geschaltet eigentlich? Ich habe auf WoW Progress immer wieder was geschaltet und dieses immer wieder hat noch nie zu irgendwas geführt. Ja, also ich meine, zum Spielen brauchen wir nicht zwingend jetzt noch irgendwas gerade momentan. Es ist HC, gibt keinen Boss, wo wir jetzt sagen müssen, brauchen wir die Klasse noch oder die Klasse. Du hast im Moment 9 Leute, die für HC ready sind. Okay? 9. Ich glaube, du brauchst schon noch was, ne? Wir haben genug Leute, man muss mit dem erstmal arbeiten, was du hast. Es bringt nichts, verkrampft was probieren zu erzwingen. Hast ja, ne, dann hast du wieder 2, 3, wow, die sind eine Woche dabei und dann verbissen sie sich wieder, weil sie, keine Ahnung, weil sie trollen wollen oder sonst irgendwas. Ja? Ansonsten einfach, wenn ihr random irgendwo lauft, wenn ihr Leute kennt, die ansprechen. Aber erstmal die Leute sich halt angucken, ja, ob derjenige spielen kann, und dann mit demjenigen halt sprechen. Gut, was brauchst du dafür, Vitus, damit du das machen kannst? Was du dafür brauchst? In allererster Linie, das allererste, was du brauchst, damit du das, was du gesagt hast, dass wir das machen sollen, was brauchst du in allererster Linie dafür? Es ist mir egal, wer es jetzt sagt hier. Es ist nur ein Wort. Zeit? Ja. Zeit. Gut, ihr habt die Zeit, dann macht es so. Ich habe sie nicht, Hammerban hat sie nicht, Nitara hat sie nicht. Also, ihr anderen, habt ihr die Zeit, dann macht es doch so. Ist also euer Vorschlag, das so zu machen, dann macht es so. Wieso sind das nur 9? Also ich habe mindestens 3 noch, die für NHC gelistet sind, die eigentlich nur noch ein bisschen Übung und Equip brauchen. Die dann auch fertig werden für HC. Also bei mir steht im Moment Anomen, oder? Bei dem, was ihr hier vorhin gesagt habt, ist da unterm Strich rausgenommen, dass Anomen, Vitus, Azur, Seraphima, Ari, Deluria, Lurinari, Albira und Elaine HC-ready sind. So, das sind 9 Leute. Mich hast du vergessen. Wenn ich dich dazu nehme, bringt es dann in dem Fall relativ wenig, weil 10 Leute, 4 Heiler funktioniert nicht. Und auf der Mage bist du nicht HC-ready. Von der Leistung her. Verstehst du es? Das gebe ich gerade zu bedenken. Dass das einfach schwierig ist. Jo, dann müssen wir halt NHC gehen, bis die Leute halt HC-ready sind. Oder wir finden halt, oder die Leute finden halt zwischenzeitlich Leute, die dann HC-ready sind, mit denen man dann direkt gehen kann. Genau, und das, was du gerade sagst, die Leute. Und das war das, was ich von euch hören wollte. Wer, wie wird's passieren? Und ich sagte, die Leute, die nämlich in dieser Gilde immer die Leute sind, die am Suchen sind, die können im Moment nicht. Die Leute, die immer am Suchen sind, können nicht. Sie können nicht. Deswegen ja, jeder einfach jeder. Die Augen aufhalten. Cool. Also jeder, das jeder fängt beim Ich an. Ich werde es, sobald ich Internet in der neuen Wohnung habe, tun. Nitara und Hammerman werden es tun, sobald das Kind wieder im Hause ist. Der Rest. Ihr seid alle da. Und deswegen wollte ich von euch hören, wie. Vitus hat gesagt, okay, unterwegs sein, gucken, der kann gut spielen, wie sieht's aus? Problem ist, Random-Gruppen, wo man irgendwo mitgeht, hat da Leute vom anderen Server dabei. Transen wird schwierig. So. Wie kommen also an Leute von Blackhand, Alera, Yarexa oder Antonidas, die zumindest so weit sind, dass sie NRC kennen und Equipment dafür haben, mit HC anfangen zu können? Im Grunde genommen, das muss die Zielsetzung sein. Dungeon-Tool. Also ins Dungeon-Tool reinschreiben, womit du natürlich auch auf jedem Server gelistet bist, aber okay. Ja. Machen viele. Ja. Ich habe keine Ahnung, inwiefern das erfolgsversprechend ist. Ich habe es selber noch nicht gemacht, aber der Kazuki hat es gemacht. Ihr kennt das ja auch. Vielleicht macht er das ja genauso, das weiß ich nicht. Aber ja. Also könnt ihr ja machen. Mich schreiben Leute halt über WoW Progress halt an. Ja. Und, aber wir haben auch schon etliche Leute über den Dungeon Browser halt rekrutiert, die sich angemeldet haben, sich gescheit angestellt haben und ja. Allerdings war es uns anfangs auch egal, ob sie vom anderen Surfer waren, weil wichtig war uns erstmal das Miteinanderspielen. Passt der menschlich in die Gruppe? Passt der spielerisch in die Gruppe? Aber klar, also Zielsetzung war von Anfang an auch zu sagen, wenn wir dann merken, es passt, dürfen die Leute natürlich vom Surfer-Trans nicht, das dürfen sie natürlich nicht ausschließen. Und das haben alle Leute zu uns getranzt. Nur darf man dabei nicht vergessen, dass ihr als Zielsetzung Mythic laufen habt. Und je mehr ihr das dann gemacht habt, umso mehr sind euch die Leute natürlich dann auch auf euch zugerannt, ne? Ja, war aber auch schon auf HC so. Also. Ja, aber zu welchem Zeitpunkt war das bei euch auf HC so, als HC noch was Besonderes war? Ja, jetzt ist HC ja, das bedeutet einfach, dass die Bereitschaft, dass man dann hier in diesen Raid-Kader geht, deutlich geringer ist. Ne? Also die Möglichkeit, WoW Progress zu nutzen, ich kann den Text gerne gleich noch abändern. Von mir aus tue ich das. Gar kein Problem. Brauche ich von euch ein paar Battletexte, die das machen in der Zeit, wo ich und Thermaband und Itara nicht da sind. Das sollte dann klar sein. Aber das sollten dann Leute sein, die nicht zu Vitus anderer Gilde mitgehören, weil ansonsten es zu Missverständnissen führen kann, von wegen hier. Ich denke, das sollte klar sein. Kann man sich gerne jetzt schon bei mir melden, wer das machen würde. Weil werde ich in 5 Minuten sagen, wer es tut oder wer sich überhaupt gemeldet hat. Fragen wir mal weiter. Was sonst noch? Gestern Abend Sapphire und Signifikant haben das mitgekriegt mit Thanatos und Tartaros noch. Die waren noch online gerade in den letzten Zügen. Ihr beide wolltet euch mal umhören. Ist da schon was passiert? Okay. Also wir sind jetzt auf dem Punkt, ihr wollt euch auf WoW Progress verlassen und dass ihr zwischendurch was in diesen Dungeon-Browser, Gruppensuchtool reinpackt. Sollte Azua was gesagt haben? Ich habe ihn nicht gehört. Nee, das ist, wenn ich schreibe, dann, ich habe das auf der Feststelltaste. Es merkt, das Spiel in den letzten 2 Wochen eigentlich mal Spaß gemacht. Nach ganz ewigst langer Zeit mal Spaß gemacht. Und ich habe eigentlich gedacht, wir haben uns doch nicht gerade irgendwelche großartigen Klumpen geleistet. Und es ist da eigentlich vernünftig vorwärts gegangen. Man hat gesehen, dass es sich entwickelt und dass es geht. Und jetzt stehen wir ja plötzlich vor einem Trümmerhaufen. Man muss es ja eigentlich schon zumindest ansatzweise so sagen. Und ich kann es einfach nicht nachvollziehen, dass das überhaupt so passiert. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, so bei dem, was ich hier im Moment höre, weiß ich, dass ich bis nächste Woche nichts getan habe. Wenn ich nicht da bin, wird sich nichts tun. Das ist das, was ich aus dem Ganzen, was wir hier bereden, gerade ziehe. So schätze ich das ein. Vielleicht tue ich dem einen oder anderen Unrecht. Vielleicht. Aber die Erfahrung aus den ganzen Jahren zeigt, das wird so sein. Ja. Da ich kann mich halt auch nur hinsetzen mit Tool anschmeißen und Leute suchen. Ich muss halt die Gruppe muss suchen, anders wird es nicht gehen. Unser Guildmeister steht, ist nicht da, drei und unser Offiziere ist nicht da. Dann haben wir noch hier Mystischstrings dabei, die sind auch zeitlich enger eingebunden und können auch nicht jeden Tag suchen. Da wird einfach die HC-Gruppe, die hier gerade so schön aussortiert hat, auch suchen müssen. Und anders, da wird der Raid nicht zustande kommen. Albira ist bis Mittwoch auch nicht da. Mindestens bis Mittwoch, wenn das dem Techniker. Tara, wissen wir auch noch nicht ganz, wann die kommt. Ihr habt gehört, was ist. Und es hat einfach mal 100%igen Vorrang. Hammerbahn helft ihr. Und wenn die Gruppe nicht sucht, dann wird der Raid nicht stattfinden können. Es sind immer zwei Sachen. Aussortieren kann jeder, aber suchen muss dann auch jeder. User in your channel timed out. Und es werden garantiert gerade welche dabei sind, die sagen, warum klären wir das eigentlich jetzt? Weil ich sonst weiß, dass wir nächste Woche hier wahrscheinlich gar nicht mehr stehen. Dazu mache ich das zu lange. MJ, bist du die Woche über so häufig da, dass du dauerhaft ansprechbar bist, irgendwie abends? Ja, wenn nötig, dann wird... Gut, Dienstag, dann mach das bitte. Dienstagabend wird etwas schwieriger, aber die Reste kann nicht da sein. So, wie gesagt, ich kann Dienstagabend definitiv nicht da sein. So, dann gehen wir durch. Tina, was machst du die Woche über dafür, dass wir das zusammenkriegen? Also ich werde nicht suchen. Wenn ich was höre, werde ich euch auf jeden Fall darauf hinweisen. Aber wenn ich selber versuche, Leute zu rekrutieren, geht das in die Hose. Ich bin da immer sehr auf... Ich finde alle Leute toll. Das ist sehr kacke, wenn man Raid aufbauen will, weil da sind sehr viele schwarze Schafe dabei. Und das geht, glaube ich, eher nach hinten los. Aber ich habe das im Auge, dass Leute gebraucht werden. Und wenn ich was mitbekomme, was ja bei mir immer mal wieder der Fall ist, durch die verschiedenen Stammgruppen auch, dann... würde ich mich auch an irgendeinen von euch wenden. Ich sag mal so, bei einem Recruiting-Gespräch geht es im Grunde genommen hier gerade darum, mindestens 16 Jahre alt, Raid-Zeiten müssen passen, NAC muss bekannt sein und das bedeutet nicht nur einmal den Boss gelegt haben, das Equipment sollte vorhanden sein dafür, mit dem Char, dass man es gehen kann. Wenn derjenige das mit dem Char nicht schon alles gespielt hat, soll das mit dem anderen getan haben, sodass man zumindest weiß, dass er die Bosse kennt. So, Zuverlässigkeit steht ganz oben. Das muss eine Selbstverständlichkeit sein, hochgesockelt, hochverzaubert zu sein. Das sind die Nummern, die abgeklärt sein müssen. Schreib mal bitte in den Raid-Chat nochmal dein Battletech, MHJ, danke. Ich kann euch sagen, wenn ich jeden einzelnen frage, darauf hinausläuft, wenn wir was hören, dann wird es nichts funktionieren. Das wird nur mit aktiv funktionieren. Wildherz, was wirst du diese Woche über tun, damit das diese Woche über sich ins Positive wendet? Nur ich habe gerade überlegt, ob ich meinen DK in der Gilde hier reinmache. Dann haben wir Mili mehr, aber dann falle ich mit Wildherz weg. Also ihr müsst nicht über Twinks von euch selber nachdenken, das bringt nichts. Ihr müsst über zusätzliche Spieler nachdenken. Alles andere bringt gar nichts. Möchte ich auch, dass das nicht tut. Ja, na, das ist klar, aber weil hier Milis gesucht werden. Ganz vielen Dank, Herr Weiß. Es macht ja keinen Sinn, abgesehen davon, ne? Ist ja nur eine Verschiebung. Ja, ist ja richtig. Ansonsten. Das ist im Moment so oder so auf die gesprungen. Also, was machst du die Woche, damit wir hier an andere Leute drankommen? Na, suchen, anfragen, alles Mögliche, sobald ich gone bin. An das geht's ja nun mal nicht. Na, das ist das Wichtigste, dass wir Leute kriegen, also zusammenfinden können. Wenn ihr jemanden habt, MHJ anschreiben, Gespräch, Teamspeak. Ja, macht's. User joined the channel. Typhon, ja, jetzt start mal neu. Ja, habe ich gerade gemacht. Gut. Sus. Dann, Bruder, hast du gefragt, okay, ist klar. Was machst du die Woche, damit das sich normalisiert und aufhört mit dem Stress hier? Schwer zu sagen. Man braucht halt Leute, die eben zuverlässig sind. Und viele können dir auch im Chat irgendwas sagen oder irgendwas erzählen. Das zeigt sich letztendlich doch im Raid, ob die sich auch dran halten oder nicht. Gut, dann auch hier nochmal die Grundsätzlichkeit. Ihr werdet nichts ohne Risiko schaffen. Ihr werdet einem Menschen nicht in den Kopf gucken können. Ihr könnt sogar, wie der Vitus das vorschlägt, mit den Leuten unterwegs sein. Sie können euch dennoch verarschen. Seht euch Thanatos und Tartaros an. Das haben wir schon oft genug erlebt. Und mit Sicherheit nicht nur diese Gilde hat das erlebt. Und von daher, du kannst nur Leute finden und ich bin jetzt mal krass, 10 Leute aufnehmen, 9 Leute kicken. So scheiße ist es heutzutage. Und damit müsst ihr klarkommen, das müsst ihr wissen. Wir suchen 6 Leute, also müssen wir 60 Leute finden, dann sind 6 Leute dabei, mit denen wir spielen können. Um es mal ganz arrogant und überspitzt auszudrücken. Das müsst ihr euch klar machen. Das heißt, diese Problematik ist keine Problematik. Ja, ich kann dir nicht in den Kopf gucken. Ranschaffen, gucken wir uns an. Wenn ich deswegen, weil ich nicht weiß, was bei rauskommt, gar nicht erst gucke, dass wir jemanden finden, dann können wir auch direkt sagen, das war's, Strich drunter, fällig. Wenn ich es gar nicht erst probiere, kann auch nichts Positives bei rumkommen. Naja, was sind Gruppenheiler? Gruppenheiler sind Schamanen. Ja, du bist am Monk. Monk wäre richtig Monk. Geil. Monk. Wir haben eigentlich 2 Monks. Shizuera und Gaara, wenn er dann nächste Woche dabei ist. Wobei Gaara auch nur einer, den wir uns erstmal angucken müssen, ist, ne? Es ist erst einmal egal. Bring the player, not the class. Nur dann, wenn wir von irgendwas gar nichts haben, dann wird es mal schwierig. Oder wenn wir HC gehen, dann sollte man mal gucken, dass zumindest versuchsweise das eine oder andere vertreten ist. Also wir sind immer noch bei Sus. Was machst du die Woche? Naja, ich könnte halt paar Mal, wenn ich on bin, im Handelschannel nachfragen. Ganz schlechte Idee. Ja. Gut, wer erklärt ihm, was passiert, wenn man im Handelschat sucht? Wenn du im Handelschat suchst, ist erstens ein Shitstorm. Zweitens passiert dir vielleicht das gleiche wie ich, dass dich jemand anschreibt von einem anderen Server, weil er vielleicht gerade mit jemand auf Antonidas das PvP oder PvE macht und dann unnötige Gespräche zustande kommen. Ich gebe dir einen kleinen Tipp. Mach dir ein Makro. Mach Slash, Wu, Magier. Geh die 50 Magier durch, flüster sie alle an. Brauchst du nicht im Arsenal angucken. Das verbraucht zu viel Zeit. Es steht da alles im Makro drin. Dann werden dich die Leute anschreiben, wenn sie wollen. Wenn nicht, dann schreiben sie dich nicht an. Oder sie flamen dich. Aufs Flamen gar nicht reagieren. Macht nur einen schlechten Eindruck auf die Gilde. Und so kann was man auch machen kann, ist auf WoW Progress sich angucken. Wer sucht denn eigentlich auf WoW Progress von der oder der Klasse ab dem und dem Equipmentstand? Ja, und dann kann man sich dort aus dem Suchtext das Battletech rausholen und dann kann man denjenigen bei sich ins Battletech reinnehmen und wenn er sich dann dort meldet, ein Gespräch führen. Auch sowas kann man tun. No? Also Sus geht gleich mit einem Seraphim, da die Leute heutzutage aber erst eine Gilde verlassen, wenn sie bereits einen neuen Platz haben, ist es durchaus legitim zu fragen, hallo, hast du schon einen Raid-Platz? Du kannst dich nicht mehr anders wehren. Wenn du all die Dinge, die irgendjemand auf den Nerv gehen, nicht mehr machst, dann machst du gar nichts. Weil es geht jedem, und es geht den Leuten dann sogar auf den Nerv, dass du gar nichts tust. Und es gibt genauso gut viele Gilden, die einfach nicht gut laufen. Und wenn die dann ein schönes Angebot kriegen, die sehen, aha, da passiert was, da wird was gemacht, kann man vielleicht die auch abwerben. Vielleicht sehe ich das so, weil ich eine funktionierende Gilde habe, sorry. Das wird wahrscheinlich so sein, ja, natürlich. Und ihr werdet mit Sicherheit auch die ein oder andere Anfrage bekommen. Und das verstehe ich. Nur, ich habe es gerade nur damit klar machen wollen, ich habe letztens versucht, jemandem, der eine Frage gestellt hat, im Handelschat, die Antwort zu geben. Dafür bin ich geflamed worden, dass ich ihm eine Antwort gegeben habe. Ja, bin ich auch schon. Deswegen, so krank ist es ja mittlerweile. Also, Sus, du lässt dir von einem der Offiziere heute noch erklären, wie sie das machen. Wenn du jemanden hast, wend dich bitte an MFJ. Sulus, was machst du die Woche über? Inwiefern? Also gleich werde ich richtig stinkig. Gleich werde ich richtig stinkig, dann erlebt er mich mal laut. Worüber reden wir jetzt hier die ganze Zeit? Was ist gerade das Thema? Und jeder Einzelne kommt dran. Und eigentlich müsstest du zugehört haben. Also ist das gerade mit inwiefern eine ganz falsche Antwort? Ja, es tut mir leid. Was tut dir leid? Dass du nicht zugehört hast? Dass dir andere Dinge wichtiger waren? Dass es dir fuck egal ist, was hier mit uns ist? Weil so kommt's rüber! Ich möchte von dir wissen, was du diese Woche tust, damit die Situation sich hier verbessert! Aktiv! Selbstständig! Und ja, jetzt bin ich mal das Arschloch, was man von mir kennt! Und worüber die Leute sich die Mäuler zerreißen! Was machst du diese Woche, Stefan? Ich suche Member und baue meine Rüstung gescheit mal aus und so weiter. Und du wirst das inwiefern tun? Ersteres? Damit wir hier voll werden, wie hast du das vor? Da gehe ich mit dem Elaine ein bisschen rum, der hilft mir dann dabei. Mit anderen Worten, einer, der das eigentlich selbstständig tun könnte in der Zeit, hilft dir dabei. Ich würde eher sagen, du bist gleich bei dem Gespräch, was mit Sus geführt wird, dabei, damit du es selbstständig machen kannst, damit Elaine was anderes machen kann in der Zeit. Weil es bringt nichts, wenn zwei Leute den Job von einem machen. Ne? Jo. So, signifikant. Sorry, dass ich gerade lauter wurde, aber sowas kotzt mich an. Also mit anderen Worten, du bist nicht eine Sekunde irgendwann einmal diese Woche online. Ja, wenn du tatsächlich für nicht viel mehr Zeit hast, dann kannst du natürlich auch nichts machen. Wenn du natürlich Zeit hättest, eine Indie zu laufen oder so, dann hättest du auch Zeit, dich ein bisschen umzugucken. Und wie zumindest da vorhin reingeschrieben wurde, das in der Zeit dann in diesen netten Chat zu setzen, dieses Tool zu setzen. Nee, jetzt. Nimm mir den nicht übel. Hört sich für mich ein bisschen danach an, dass du überhaupt gar keine Freizeit hast. Außer zu den Raid-Zeiten. Dafür habe ich dich die Woche aber häufiger online gesehen, wie du auch irgendwas gelaufen bist mit den Leuten, ne? Du verstehst es nicht. Wenn du im Spiel online sein kannst, erwarten wir, dass du mit anpackst. Hast du es jetzt verstanden? Das ist keine Option, das ist eine Verpflichtung. Alles andere, was du hier gerade sagst, heißt nämlich, oh, wisst ihr was, stellt mir das mal schön dahin, aber wenn er mir das noch nicht hinstellt, tue ich aber auch nichts. Ich meine, wir sind Günther, ist wer? Ach, der Nazi. Was interessiert mich der? Was interessiert mich der? Was mit dem ist? Mit dem Typen, der mit jedem Schritt hinter gegangen ist, gelogen hat. Ja, aber den. Also er hat einen Standardtext in Handelschat gepostet, oder was? Bilder. Im Handelschat sollte man gar nicht suchen. Das wusste er im Übrigen auch. Genau, damit es das Flame nicht gibt. Ja, mag sein, aber man sollte es gar nicht getan haben im Handelschat. Da muss er sich über die Flames nicht wundern. Das haben wir hier vorhin erklärt. Hier ist vorhin gesagt worden, man kann sich, wenn man online ist, dort in dieses Dungeon-Browser-Tool, in die organisierten Gruppen packen, man kann Benutzer definiert anklicken, man kann eine Gruppe erstellen sagen und da schreibt man dann eben Name rein, Gilden-Member-Suche für HC-Rate und da unten bei Details schreibt man was rein. Das kann man online lassen, während man im Spiel ist. So, und wenn dann irgendjemand halt da Interesse hat, dann meldet er sich bei einem. Wenigstens das könnte man machen. Und das war vorhin die Frage, wenn du denn dann online bist, mehr als dass du nur deine Garnison durchgehst, könntest du dann, und dann sagte dein Mann, dass er sich ja jetzt nicht rechtfertigen müsste, wenn er irgendwie eine Ini irgendwo gehen würde, weil in der Zeit könnte er es ja machen, ne? Und hat ja uns eigentlich zu verstehen gegeben, dass er das letzten Endes nicht tun wird. So, und das, was wir vorhin gesagt haben, war, was machen wir aktiv? Und aktiv ist nicht, wir lassen es auf uns zukommen, sondern wir tun auch was dafür. Und das war die Sache gemeint mit, dass wenn man online ist und irgendwas macht, länger als ein paar Minuten, dass man sich das hier in diesem, was ich gerade beschrieben habe, einfach reinschreiben kann, damit die Leute wissen, aha, hier, das könnte man ja zumindest tun. Ne? Bitos, einstellungstechnisch, sag mal was zu. Der saß bis eben noch da, bis das Gespräch zu Ende war, aber der ist gerade kurz aufgestanden, Toilette. Der hat es mitbekommen, der sagt gleich was. Also was ich noch dazu sagen kann, und das machen viele, das ist einfach sehr sinnig und sehr einfach, lasst euch von den Leuten, die Gilde leiten, die einfach wissen, was gesucht wird und auch wie man das formulieren kann, einen Text geben. Wenn ihr online seid und nicht gerade im LFR rumturnt oder in der Raid-Gruppe rumturnt, könnt ihr den einfach nur ins Suchetool stellen. Ihr werdet automatisch, macht den Invite auf automatisch, dann kommen die Leute rein, dann könnt ihr die anquatschen, könnt mit denen kurz reden, könnt die im Arsenal überprüfen und könnt die ja weiterleiten. Wie gesagt, ich kenne es von mir, ich mache keine Recruitment-Gespräche einfach aus dem Grund, weil ich bin ein absolut schlechter Menschenkenner. Ich finde alle Leute erstmal toll. Bisschen mehr ans Bein pinkeln und dann finde ich sie scheiße, aber bis dahin finde ich sie toll und das ist ganz kacke, weil dann hat man ganz viele Leute plötzlich im Raid, die da nicht reingehören und das müsst ihr ja nicht machen. Aber so dieses Ins-Suche-Tool stellen, während man durch den Dschungel rennt oder während man irgendwo in der Garni rumsteht, das tut keinem weh, das stört euch nicht weiter, ihr kriegt sofort mit, wenn jemand drin ist bei euch in der Gruppe und ihr könnt trotzdem euren Scheiß machen, solange die Gruppe nicht auf Schlachtzug ändert. Ja, da könnt ihr sogar noch eine Minimalgegenstandsstufe reinsetzen. Ja, ja. Sagen wir mal 6,95. Ja. Und das ist nun wirklich leicht zu erreichen. Ihr könnt alle reinschreiben, suchen Gildenmember für unseren HC-Raid-Stamm. So, und dann schreibt dabei Details was rein, was wir eben suchen. Das steht bei uns immer auf der Facebook-Gruppe oben drin, was wir suchen. Nennt ihr das von der ersten Gruppe an, was da steht. Das werde ich gleich aktualisieren. Dann postet ihr das damit rein, sagt okay, Gruppe anmelden. Und dann werden die Leute automatisch eurer Gruppe joinen, wenn sie denn Interesse daran haben. Und dann kann man Hallo sagen, dann kann man sich denjenigen angucken. Und dann einfach an den MHJ oder wenn ein anderer Offizier denn online sein sollte, weiterleiten, dass der ein Gespräch führt auf dem TS. So. Das kann man auch machen, richtig. Man sollte nur in Sturmschild und so weiter drauf, in Sturmwind nicht, aber in Sturmschild drauf achten, von welchem Server die sind. Weil es kann euch durchaus passieren, dass da plötzlich auf Antonidas einer von Egwin steht. Hat man nämlich. Ne? So. Das war das, worauf wir hinaus wollten. Es hieß nicht, kommt jetzt extra dafür 20 Stunden länger online. Aber wenn ihr online seid und wenn ihr was spielt, dann könnt ihr das nebenbei einfach da reinstellen, weil das steht dann da einfach. Das ist nicht irgendwas, wo ihr aktiv gerade 1000 Sachen, aber ihr habt das dort stehen. Ihr werdet ja irgendwelche Dinge machen, irgendwas belabern, irgendwas sammeln gehen, irgendwas werdet ihr ja machen, wenn ihr online seid. Irgendwann mal im Laufe der Woche seid ihr länger als eine Sekunde online. Man hört dich gerade kommen. Ist der Beatus noch auf Klo? Nee, nee, ich bin jetzt geht's wieder da. Darf ich jetzt mal schnell aufs Klo? Du? Ja, klar, sicher. Beatus. Danke. Ja. Beatus, deine Frau hat gerade was dazu gesagt. Ich wollte von dir auch kurz mal so von Gildenmeister zu Gildenmeister so ein Statement dazu haben, so was du jetzt von den Ersten da unten gehört hast mit dem, was sie tun wollen und was sie nicht tun wollen und irgendwie. Von dem her, was die Leute jetzt gesagt haben oder wie ich das persönlich handhabe? Oder? Nein, von dem, was die Leute jetzt gesagt haben und wie du das findest, was die Leute jetzt gesagt haben und was du davon hältst. Hört sich ein bisschen halbherzig an, zum einen. Zum anderen, wenn die Leute es denn machen, dann ist es ja okay, dann wird was bei rumkommen. Das ist das, was ich dazu sagen kann, was die Leute jetzt gesagt haben. Also du sagst halbherzig. Mit halbherzig sagst du eigentlich, weil du auch meinst, wenn sie das denn dann tun, was sie ja alles gesagt haben, dass du eher davon ausgehst, dass sie das wohl nicht tun werden, weil das ja halbherzig ist. Ja, das ist mein Gefühl einfach so. Also, da haben wir beide gegen, das gleiche gegen Gefühl. Nichts gegen den Einzelnen persönlich, aber das ist so. Ja, das ist so mein Gefühl. Ja, für mich ist das Gefühl auch im Moment so, das wird jetzt gesagt, damit was gesagt wurde, aber tun wird sich nichts, weil bis jetzt hat keiner so richtig zwingend was gesagt. Das stimmt nicht, der Einzige, der in diesem Channel bis jetzt richtig zwingend was gesagt hat, war Kazuki. Genauso muss man das mal sagen. No? Seraphima. Also ich habe MHJ mit dem Schreibschau die ganze Zeit im Battletech. Mein Kind ist momentan krank, weißt du ja, ich kann nicht so oft wirklich online sein. Mittags kommt er, wenn, dann schon aus der Schule. Aber wenn ich da bin und kriege irgendwas mit oder was, wird der Kontakt dann dadurch hergestellt. Narakuka. Ich werde die Woche mal ab und zu mal mithören. Aber ich kann halt selber noch nicht allzu viel von Raid-Erfahrungen und alles Mögliche berichten und habe doch, weiß nicht, worauf ich achten sollte bei so einem Gespräch. Kann ich dir sagen. Du sollst darauf achten, dass du dir den Charakter im Arsenal anguckst. Arsenal kennst du, WoW Europe, ne? Schreibst den Charakter rein, machst ihn auf, guckst unten nach, was hat er gelegt. So, dann wirst du sehen, was er gelegt hat. NRC-Clear sollte er gemacht haben. Oder wenn er es mit dem Char nicht gemacht hat und er sagt dir, er hat es mit einem anderen Char, lass dir den Link zu einem anderen Char geben, gucken dir an, ob es auch wirklich der Wahrheit entspricht. Der Gerätcharakter sollte 695 haben oder höher vom Item-Level. Und da reden wir jetzt nicht von komplett PvP-Gear. Und sollte sich um die Ringquest gekümmert haben. Was die Ringquest ist, weißt du. Du weißt, wie der Ring von der Ringquest aussieht. So, und wenn das stimmt, dann müssen die Raid-Zeiten passen. Die Raid-Zeiten kennst du, also kannst du die Raid-Zeiten demjenigen sagen. Und dass das zuverlässig sein muss. Und alles andere kannst du ihm sowieso nicht sagen. Alles andere musst du ihm auch sowieso nicht sagen. Alles andere, wenn er da soweit Interesse hat, führt das Gespräch in Offi. Das heißt, du musst dann nur einen Kontakt mit einem Offizier herstellen. Deswegen habe ich hier MHA drum gebeten, dann da zu sein, damit er wirklich, damit ihr den Battletech habt. Und dann sagt man, MHA, ich habe jemanden, führst du bitte das Gespräch. Dann gibt er die Teamspeak-Daten ab und dann führt der MHA das Gespräch mit diesem Spieler. Und dann werden wir sehen, ob es das wird oder ob es nichts wird. Gut, dann mache ich das so. Gut, ich hoffe, das hat jetzt jeder gehört, weil nochmal erklären möchte ich das nicht. Lurinari. Ich werde im Tool laufen lassen und ja und mit Katsuki das bisschen erklären lassen mit dem Anschreiben und das allem. Dankeschön. Azu. Ja, ich sag's jetzt ehrlich. Ich bin abends zu Hause, bin dann auch online, aber es ist jetzt hier meine Twin-Gilde. Für die Main-Gilde suchen wir auch Leute. Sucht eher für die, weil es ist meine Main-Gilde. Und wenn ich dann für zwei verschiedene Gilden suche, dann fragen die mich auch, was ist denn hier los? Deswegen, also ich werde, wenn ich jemanden sehe, der was sucht, werde ich ihn anschreiben, aber ich werde nicht offen suchen. Das sage ich so offen und ehrlich jetzt. Und du kannst auch nicht offen suchen, wenn du auf dem Char bist, mit dem du hier raidest. Ich bin selten auf dem Char, mit dem ich hier raide. Aber in der Zeit, in der du auf diesem Char wärst. Das könnte ich machen, aber so bin ich halt, ich bin selten hier. Also ich bin meist auf dem Char nur zu den Raids oder einmal in der Woche. Das ist halt. Ari? Ja, sofern ich Zeit habe, um online zu sein diese Woche. Werde ich sicher auch ein bisschen umschauen, aber ich weiß noch mal, bin auch noch nicht lange in der Gilde und muss mir selbst noch ein bisschen ein Bild machen. Deshalb weiß ich noch nicht genau, aber ich werde mich sicher ein bisschen umhören, ja. Du hast gestern gesehen, wie es eigentlich bei uns läuft, wie es auch laufen soll. Du hast gesehen, dass uns Leute verarscht haben und du siehst, dass wir, weil uns Leute verarscht haben, hier so stehen. Das Bild, was du von uns bis jetzt noch haben kannst, ist vernünftige Truppe, vernünftiges System, aber es baut darauf, dass jeder was tut. Wenn du nicht bereit bist, was zu tun, bist du hier falsch. Das ist die Quintessenz. Wenn du bereit bist, was zu tun und alle anderen auch was zu tun, funktioniert das System. Es funktioniert nur als Gemeinschaft, es funktioniert nicht mit Einzelnen. Naja, das ist mir klar. Oder anders ausgedrückt, es funktioniert wie das echte Leben. Nee, das ist schon klar. Hörte sich mir übrigens bei dir so an wie, ja, machen will ich eigentlich noch nichts, weil ich muss erst mal gucken, ob ich hier eigentlich sein will. Ich sag mal so, ich sag nicht, dass ich nichts tun will, wenn ich die Zeit finde. Wie gesagt, ich bin momentan halt nicht viel online, weil ich mit Job und Wohnungssuche momentan sehr viel um die Ohren habe und auch sonst privat, worauf ich jetzt nicht näher eingehen will, aber wenn ich online bin, werde ich mich bestimmt umhören, aber ich werde, da ich noch nicht so lange in der Gilde bin, jetzt vielleicht nicht permanent irgendwie Makro spammen, um zu suchen, aber wenn ich Leute sehe oder so, die was suchen, das bestimmt mal ansprechen. Also. Um Leute zu sehen, muss ich mich danach umgucken. Ne? Hm. Ansonsten sehe ich nämlich niemanden. Wenn ich die Augen zumache, kann ich nichts sehen. Das bedeutet, ich sehe keine Leute, indem ich nur meine ganz normalen Dinge mache, sondern indem ich mich hinstelle, wer ist denn hier? Und es sind vorhin mehrere Sachen angesagt worden, wie man suchen kann und wie man auch mit wenig Zeit suchen kann und wenn man mit wenig Aufwand suchen kann. Es gibt sehr viele verschiedene Varianten, wie man suchen kann, aber man sollte sie auch nutzen. Bis jetzt ist so dieses Einhellige hier, wenn ich denn jemanden sehe, Wenn ich denn mal eine Million irgendwo in der Ecke in einer Straße sehe, dann werde ich die mit Sicherheit mitnehmen. Ja. Elaine. Nicht. Ja, Elaine. Schwert suchen. Und die Leute dann auch ausrüsten, falls sie jetzt nichts haben. Ja, ausrüsten sollten die Leutchen selber, ansonsten schiebst du ihnen den Zucker in den Arsch und dann kommt hinterher oben nur Mist bei rum. Ja, aber habe ich ja bei Sulis auch gemacht. Ich habe ihm auch geholfen. Ich habe keinen Zucker im Arsch. Ja, aber das ist eine andere Nummer. Ne? Ihr kennt euch. Typhoon. Ja, ich kann auf jeden Fall Mittwoch intensiv mitsuchen, weil ich da grundsätzlich immer online bin, auch bis abends. Ich habe natürlich viele Arzttermine durch meine Scheißkrankheit. Wohnungssuche, aber ansonsten, wenn ich online bin, werde ich natürlich suchen. Dankeschön. Nafaria. Philipp. Sorry, falsche Taste. Ich habe gesagt, ich werde jetzt die nächste Zeit immer suchen, wenn ich online bin, zumal ich jetzt momentan sowieso mehr Zeit habe als sonst, die nächsten paar Wochen. Das heißt, du kannst Nitara und Hammerban jetzt ein bisschen was von dem, was durch die anfällt, abnehmen, weil sie es nicht stemmen können. Genau, genau. Und sozusagen Schulterschluss mit MJ machen. Gut, danke. Jo, ich werde es versuchen. Danke sehr. Nitara, ist klar, dass du nichts machen kannst, bis die Sache gegessen ist. Aber kann ja sein, dass du was sagen willst, wer weiß. Schreibe. Will sie nicht. Ah, will sie doch? Okay. Ich schreibe. Ich wollte gerade sagen, die ist am Tippen, die kann nicht reden. Ah, okay, dann tippt sie. Dann MLJ. Ich würde nur schon glücklich sein, als Spieler, die Suchrunde machen, die im Facebook gepostet werden. Dann wärst du schon zufrieden? Dann würde ich schon viel glücklicher sein, ja. Zufrieden nicht, aber... Dann Kazuki. Ja, ich werde mich wieder im Turnier melden. Ich werde versuchen, meine Tausender-Marke zu knacken. Mit Leuten anschreiben. Ja. Ich werde hier auf die Gruppe B Anwärter und HC-Leute nochmal drüber gucken und schauen, wer braucht was noch, mit wem kann man noch in den Dschungel, weil wir müssen noch ein bisschen nachgucken, wegen dem Equip von Mystisch Inns. Das werde ich auf jeden Fall die Woche erledigen. Mhm. Herr Mabern? Gut, bedingt, dass wir die Woche halt sehr viel unterwegs sind, denke ich dann dementsprechend nicht wirklich dazu komme zu suchen, wenn ich online bin, suche ich direkt nicht. Denk dran, er ist derjenige, der mit Nitara den ganzen Vista hinkriegen muss. Deluria. Ja, ich muss zugeben, dass ich bis jetzt eigentlich auch nur ziemlich passiv gesucht habe, wenn ich in diversen Gruppen war. Und ich will mir auf jeden Fall mal anhören, wie genau ihr das macht. Ich spiele ja noch nicht so lang. Und ja, dann kann ich immer, wenn ich online bin, suchen. Zumindest ein bisschen mitsuchen, wenn du online bist. So, dann haben wir einen Vitus. Ja, ich hatte ja schon was dazu gesagt. Oder was? Nee, du hast was zu den Leuten da unten gesagt, aber selber, was du jetzt... Ja, wie gesagt, ich kann meine Augen offen halten. Gut, ein paar Leute, zwei zumindest, die bleibenden, habe ich ja schon rangebracht. Olaf. Wie gesagt, ich muss, ja, keine Ahnung, ich muss mal meine Liste durchgehen, ob ich, ich da noch Leute habe, die hierfür in Frage kämen. Ja, ansonsten ja, Leute jetzt anschreiben und Suspam werde ich persönlich jetzt nicht tun. ja, ich, gesagt, werde meine Augen offen halten, aber bin da zeitlich natürlich auch ein wenig eingeschränkt. Ja, das mit dem zeitlich weiß ich. Aber trotzdem macht es den Eindruck, dass du die Leute hier jetzt nicht alleine stehen lassen möchtest. Ich meine, du hast schon ein bisschen was getan. Wenn MJ, weil wir alle nicht da sind, ein Gespräch führt und kein anderer da ist und du nicht im Raid bist, kann dich der MJ anschreiben und fragen, ob du jemanden einmal abtasten kannst, ob der zu uns passen würde, wenn gleichzeitig welche passieren müssten. Ja, ja, klar, immer jederzeit. Also, wenn ich noch nicht hart im Battletech, kann ich adden. Wenn ich keine Anfragen mehr kriege, dann müsste ich meine Liste mal löschen. Mal ein paar Leute rausschmeißen, das kommt oft vor. Aber ansonsten, also selbst wenn ich im Spiel nicht on bin, sondern es nur im Battletech, also wenn ich am Rechner bin, ist mein Dings zumindest immer auf oder meistens. Dann könnt ihr mich gerne jederzeit anschreiben. Okay, dann bleibt Anu. Ja, also ich habe halt auch eher wenig Zeit. Was ich halt anbieten kann, ist dann höchstens, wenn der HC-Raid nicht möglich ist, wo man noch nicht genug Leute hat, dass man dann ab 19.30 Uhr halt sich an meinen Twink-Raid halt dranhängen könnte. Aber ja, das wäre das Einzige, was ich halt, dann könnte man zumindest ein bisschen Gear sammeln und hätte man dann halt zumindest ja, Ausrüstung, um halt auch ein paar Schwächere mitzunehmen. Ja. Danke. So, das heißt also, eingewiesen werden müssen, wie das funktioniert mit dem Suchen und so weiter. Das war einmal Zeus. Wer war das noch? Wer wollte sich das noch anhören? Da gab es doch noch jemanden. Das war, glaube ich, der Nagakuka. Ich. Sorry, ich habe gerade nicht das nochmal. Ich auch. Ah, Wildherz. Wildherz und anscheinend Illyria. So, wenn wir hier tatsächlich dann nicht gehen oder noch was gegangen sind und damit fertig sind, dann mach das bitte in Offi. Und es wäre schön, wenn das nicht die Nitara macht, weil die kann nämlich nicht reden. Wie wir ja gerade dann auch noch festgestellt haben durch den ganzen Mist, die sich so dermaßen aufgeregt hat, die Stimme weg ist. Alvira, ein 700 Desi-Priest? Können wir nehmen, ja. So, was ich mit euch jetzt noch machen könnte, wäre NAC zu klären in der restlichen Zeit. Dabei würde ich es dann für heute belassen wollen. Ich frage ist, ist das auf mein eines Schmuckstück. So, sorry, ich habe gerade was auch immer gesagt, wo wir es nicht hören können. Also, wir können das machen, wenn das jetzt gewünscht ist. Ja? HC werde ich definitiv heute nicht gehen. Ich hoffe, das ist klar. Ich hoffe, das ist für jeden in Ordnung. Bist du da noch um? Klar kann ich noch umstellen. Ich möchte erstmal wissen, ob das soweit klar ist. Und was mich bei der Sache auch interessiert, ist, ob der MJ jetzt das Gespräch hätte. Ich habe ihn auf TS gefragt. Also mit anderen Worten, der kommt jetzt noch aufs TS, okay. Ja, aber ich bin doch nicht in Gruppe, fang schon an. Da wir NHC gehen. Ah, du bist auf, ja. Ist der falsche Mage, ja. Ich suche weiter, wenn ich das Gespräch gehabt habe oder er kommt nicht, dann komme ich mit Hexer mit. Aber dann mache ich auf Leria eben suchen fertig. Was ich mir ganz persönlich von euch wünschen würde, wäre, dass wir nächstes Wochenende hier stehen, nicht wieder irgendjemand noch seine Koffer packt, nicht irgendwie irgendjemand meint, nochmal Stress fahren zu müssen und dass wir hier nächste Woche wirklich stehen und einfach pünktlich in den Raid reingehen können und sich die Woche irgendwas getan hat. Und dass ich nicht am Mittwoch oder Donnerstag oder wann auch immer mein Internet geht, ich wieder online komme und ein Schlachtfeld vorfinde. Das möchte ich wirklich von euch hier sehen, dass das nicht passiert, dass es hier dann ein Schlachtfeld ist. Bekommen wir das zumindest hin? Frage. Die hoffen wir doch mal. Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, deswegen wird trotzdem nicht jedes Kind Hope genannt. Naja. Aber wie du vorhin gesagt hast, man kann in allen Köpfen nicht reingucken. Nee, aber es war gerade im Grunde genommen an die Leute nochmal die Nummer, sonst sagt es jetzt. Das bekommen wir schon hin. So, dann noch die andere Sache. Wer setzt sich mit Nafaria und Typhoon wegen der Rotation hin, wegen Paladin in den nächsten Tagen? Macht bitte, solange wir jetzt noch am Rhein gehen, sind einen Termin aus. Und wer setzt sich mit Wildherz einmal wegen Rotation für den Jäger hin? Kann letzteres Lust machen? Was? Ich habe Soos gefragt, ob er sich mit dir wegen der Rotation hinsetzen kann. Ajo. Kann man machen. Mach deinen Termin aus, Tag, Uhrzeit. Danke. Dazu, wann hast du Zeit, Nafaria und Typhoon, beide die Idee, dir zu schnappen und mit ihnen die Rota durchzugehen? Ist mir egal, welcher Tag, welche Uhrzeit. Sie müssen natürlich dann auch Zeit haben. Ne? Und du natürlich auch, ist klar. Aber an welchem Tag wird das gehen? Mit Nafaria habe ich es ja schon gemacht. Wenn ich jetzt nachdenke, erst Freitag. Könnte ich... Typhoon, hast du Freitag Zeit? Und wenn ja, wann hast du Freitag Zeit? Das kann ich dir jetzt so gar nicht sagen. Wenn dann ja, so ab 16 Uhr vielleicht. Okay, wir können es vereinfachen. Heute du bist doch Red Arrow, oder? Heute um 8, Viertel nach 8. Und die Begründung ist ganz einfach. Wir wären normalerweise bis 9 Uhr unterwegs gewesen. Ergo hättest du ja bis 9 Uhr Zeit, die anderen auch bis 9 Uhr Zeit. Also kriegen wir dann in die Zeit. Oder? Na gut. Ja, na klar. Ja. Denke, dann ist das Ding ja durch. Sorry, ist mir gerade erst eingefallen. Dass das ja so ist. Anum hassen A, Vitus hassen A. Was ist das? Was ist das? Ist mir wurscht, geh einfach irgendwo lang. Ja, muss man zucken. Ja, rein. Wir sind drin und wir stehen oben. Wir spielen auch schon Trash. Ich habe dem Dings, dem Gott, Ambush übrigens auch noch mitgeteilt, dass das die gelbe Karte ist und dass wir in Zukunft wirklich das sehen wollen, ansonsten wäre er raus. Für den Fall der Fälle, dass ich nächstes Wochenende kein Internet haben sollte. Ja? Für den Fall der Fälle, dass das so sein sollte, werde ich es einrichten, zumindest Donnerstagmorgen online irgendwo zu kommen, in meinen Briefkasten reinzugucken und eine Raid-Planung zu machen. Wenn ich nicht da sein können sollte, müsst ihr die Raid-Leitung selber stemmen. Ja? Wie gesagt, nur wenn ich kein Internet haben sollte. Kriegt ihr das hin? Immerhin haben wir ja letzte Woche auch hinbekommen. Wer mich kennt, der weiß, dass ich das sehr ungerne möchte, dass ich da nicht da wäre. Vitus, ist das ein Problem, wenn ich noch kein Internet haben sollte und keine Möglichkeit hätte, irgendwo online zu gehen? Nee. Fang mit Totenkopf an. Und ich erachte das auch als sinnvoll, dass wir sonntags mit Anubis-Leuten dann hinten rausgehen, bis wir die Leute selber wieder haben. Beziehungsweise sie equipped sind. Hat da jemand was gegen? X? Für die, die es nicht kennen, das bedeutet, dass man letzten Endes vernünftig HC läuft mit dem. Das ist richtig, Elian. Deswegen sagte ich gerade auch nur, dass ich es als sinnvoll erachten würde, das so lange zu tun, bis wir selber wieder die Leute hätten, beziehungsweise unsere Leute equipped sind, um das zu tun. Sieht man die Gruppe auch, kommt. Aha, du kannst also easygoing mal eben einen T4-Asset-Bonus holen und ein Schmuckstück von Archie, was manche Leute bräuchten, damit ihr Char vernünftig funktioniert für HC. Also Elian hat was dagegen, dass wir uns Hilfe holen. Wie stehen die anderen dazu? Alternative könnte dann sein, dass man dann da steht, nicht weiterkommt und wir am Suchen sind. Na, Elian? Ich denke, dass wir das Angebot von Anum annehmen sollen. Wenn es eine Random-Gruppe war, wollte ich auch sagen, nein. Aber so, ja, es geht gerade um Elian im Grunde genommen, um das, was er schreibt. Die Sache ist doch die, Elian sagt gerade, man hat nicht 24 Stunden die Woche Zeit zum Suchen. Also in anderen Worten, ich werde nicht so viel Zeit haben zum Suchen, aber helfen lassen will ich mir auch nicht. Also am besten ist eigentlich, wir machen gar nichts und wir gehen auch nicht raiden. Das ist nämlich dann die Quintessenz, Elian. Warum muss ich bei Anum 2 bis 5 Leute suchen? Ich muss bei Anum keine Leute suchen. Es ist Anums Gruppe, die geht da. Hüpfen. Also welches Problem hast du gerade, Elian, damit? Dann sag's an. Sag es laut und deutlich. Welches Problem hast du damit? Also wenn du dir nicht helfen lassen willst von Anum, dann ist aber die Quintessenz, dass wir hier noch wesentlich mehr dafür tun müssen, noch schneller was dafür tun müssen, dass es von alleine funktioniert. Oder möchtest du mehrere Wochen jetzt hier NAC laufen? Ich nicht. Und ich glaube, dafür sind Beatles und Co. auch nicht hier. Sus, wie man bei dir schon festgestellt hat, bringt das aber nichts. Das liebe, nette Arena-Gear. Weil mit PvP-Gear hast du, wenn man es jetzt mal drastisch sagt, im Raid nichts zu suchen. Dann unterbreche ich den Raid nochmal an der Stelle. Beatus, könntest du bitte was zu dieser Aussage sagen? mit dem Arena gehen und Co., dass man ja dann damit fertig wäre? Ja, also für NHC halt, ja. Das ist, kannst du gleichsetzen mit Dschungel-Equip und das ist nicht besser und schlechter, aber mit PvP-Gear im HC, es funktioniert einfach nicht, weil in diesem Content einfach, es gibt einfach Klassen oder fast jede Klasse, da gibt es nur wenige Ausnahmen, sind so auf die Bonis und die Trinkets angewiesen, dass das einfach, das sind ja 30, 40k machen da einfach Trinkets und Set-Bonis aus und da kommst du einfach mit PvP-Sets, kommst du einfach nicht hin. Der eine oder andere hier, ja, müsste weitaus mehr, selbst mit PvP-Equip, fahren, wenn er die Best-in-Slot-Werte zumindest hat. Aber davon einfach mal ja, abgesehen. Und ansonsten Set-Bonis und Trinkets, ja, gehen halt einfach vor. Also du kommst nicht drum rum. Entweder du nimmst ein Angebot an und lässt dich von einer Gruppe durchcarryen, ja, was eine Verstärkung natürlich für unsere Gruppe ist, weil jedes Teil, was du woanders da im HC abfarmen oder abgreifen kannst, brauchst du jemanden, braucht ihr da nicht mehr so drum zu würfeln halt, ja. Aber wie gesagt, also dieses Moment PvP-Gear mit NHC-G oder HC-G zu vergleichen, das kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Und lieber Süß, du bist mit komplett PvP angekommen, du hast gesehen, wo du im Damage gestanden hast. Und von daher, wenn wir mit weniger Leuten gestern gegangen wären, nämlich nur mit 12, 13, 14, wärst du nicht dabei gewesen. Muss man mal ganz klar sagen. Und von daher, da muss man sich dann wirklich hinstellen und seine Klamotten haben. Und Anums-Leuten, wenn Anums-Leute das machen, sonntags, ja, mit uns dann so die letzten anderthalb Stunden dort HC-Rennen mit denen, wo es unter Umständen vielleicht sogar ganz gut wäre, wenn wir die ersten Bosse sogar schon geschafft hätten. Ja, weil die das sehr ungern da unten noch gehen. Bedeutet für uns schneller doppelte Chance, an T-Teile zu kommen. Bedeutet, die sind schneller damit fertig und müssen schneller nicht mehr NHC gehen. Und desto mehr wir jetzt diskutieren, desto unwahrscheinlicher wird die Situation, weil die wollen spätestens immer um 19:30 los. Und wenn sie einmal los sind, dann war es das in der Regel auch. Du, dass das um 19:30 stattfinden muss, habe ich verstanden. Darum ging es auch nicht. Ja, aber es geht doch nicht um heute. Es geht doch nicht um heute. Es geht heute generell nicht drum. Es geht um die nähere Zukunft, bis wir hier selber wieder einen vernünftigen Kader haben, so wie wir gestern hier standen und gehen können. Wozu, wie wir ja festgestellt haben, drei Leute fehlen. Drei. Drei HC-Ready, Leute. Und es sind zwei Leute gerade hier. Der eine sagt, ja, brauchst du sowieso noch PvP-Gear, was Schwachsinn ist. Damit gehst du nicht HC. Und eine vernünftige Gear nimmt dich dein HC auch nicht mit. Und Nummer zwei, Elian, der meint, nicht schenken lassen, aber richtig mit anpacken, so viel Zeit hat man ja auch nicht. Deswegen verstehe ich bei Elian nicht, was er möchte. Elian, jede Gruppe bricht irgendwann immer wieder. Selbst die beste Gildengruppe bricht irgendwann immer wieder. Was soll dieser Pessimismus? Wenn du keinen Bock hast, geh. Dann mach geh quitt und gut ist. Entweder du packst in der Gruppe mit an und bist Teil dieser Gruppe oder du bist falsch. War das jetzt deutlich genug? Dieses elendige Lamentieren. Wenn du wirklich einen vernünftigen Grund hast, warum du das hier nicht willst, dann sag ihn an. Aber dann biete eine Alternative, mit der es funktioniert. Ansonsten halt die Fresse, mein Freund. War das jetzt deutlich? Weil ich kann auch über 1000 Sachen nörgeln und keine Lösung haben. Wenn ich hier wäre, hätte ich die Lösung, dann würde ich nämlich 24/7 hier sitzen. Und dir, deine Gruppe, dann in den Arsch schieben. Das ist der Hauptgrund gewesen, warum ich dich gestern in HC nicht mitgenommen habe. Diese Einstellung. Darüber haben Vitus, Nitara, Thanatos und ich gestern Abend geredet, als sie unten waren und die HC-Leute zusammengestellt haben. Richtig, Vitus? Jo. Gehört seine Einstellung in eine Gilde, Vitus? Ja, man muss es nicht offenkundig so aussprechen. Das muss jetzt nicht unbedingt sein. Wie er das macht oder wie ich das mache? Ja, also ne, Pessimismus kann man haben, muss man nicht mit jedem teilen. Ja? Also das gehört einfach nicht rein. Und meine Gilde, meine Gruppe, die gibt es schon ziemlich lange und die bricht nicht auseinander. Wenn ich merke, dass es irgendwo irgendwelche Reibungspunkte gibt, dann entferne ich diese Reibungspunkte frühzeitig und großflächig, dass es eben nicht passiert. Und selbst was heißt großflächig entfernen? Sag ihm mal, was das genau heißt. Was machst du mit den Leuten? Die kicke ich als erstes aus dem Raid und wenn es dann immer noch Nörgeleien oder sonst welche Murreleien dann hinterrum gibt, das heißt irgendwelche Hetzen oder sonst irgendwas, dann werden sie aus der Gilde entfernt. Und das bedeutet, Elian, dass auch ein Vitus mit seiner Gruppe deswegen dann ein Nachrecruiting machen muss. Ein Nachrecruiting, was wir jetzt hier machen müssen. Ja? Das bedeutet also, dass auch bei ihm eine Fluktuation dann stattfindet, weil Leute sich nicht benehmen können, was auch immer. Und ob er die Leute rausnimmt oder ob die Leute sich verpissen, ist dann dasselbe. Und das war das, was ich dir damit sagen wollte, dass es immer mal irgendwo wieder bricht. Komplett zerbrechen, das ist eine andere Nummer. Aber ich mache da 10,5 Jahre und das hat man so häufig. Und das geht mir nicht nur mit dieser Gilde so, das geht so vielen Gilden so. Das ist der Lauf der Dinge. Komplett zerbrechen würde es, wenn ich jetzt alles hinschmeißen würde. Und Oro, echt? Unser zweiter Raid League, wir machen das ja zusammen, die Gildenleitung und den Raid League. Dann würde die Gilde zerbrechen und jeder würde sich was Einzelnes suchen. Ansonsten, wir haben aktuell momentan aktive Raider, knapp 30 für den Mythisch Content. Und ich rekrutiere immer noch, weil ich stellenweise immer wieder Tage habe, wo ich nicht das optimale Setup habe einfach. Und immer wieder Leute aus Real Life oder sonst irgendwelchen Gründen wegfallen. Du kannst nie aufhören zu suchen. Jo. Du kannst nie aufhören zu suchen. Du kannst immer nur gucken, dass die Leute, die du hast, versuchen, das Beste aus sich rauszuholen. Es wird immer mal irgendwo was passieren. Diese Gilde hier ist platt, wenn ich nicht da bin. Wenn ich nicht mehr kann, wenn ich hinschmeiße. Die Gilde von Thanatos und Tartaros, auch wenn sie sich jetzt verpisst haben, ist platt, wenn die nicht mehr online kommen oder online kommen können. Hehe. Könnt ihr jetzt rein interpretieren, was ihr wollt. Es ist also überall immer davon abhängig, dass die Leutchen, die eigentlich da stehen und das Ganze stemmen, trotzdem da sind. Ich habe das Ding ja auch schon alleine gestemmt, viele Jahre ganz alleine, ohne irgendjemanden, der mir dabei geholfen hat. Die Frage ist nur, Elian, und bitte per Voice, nicht per Tippen. Hast du das jetzt verstanden, dass wir hier, wenn dann, miteinander anfassen und dass das für jeden Einzelnen hier mit Arbeit zwar verbunden ist, aber dass es nicht lohnt, da dran zu gehen und sagen, ich leite, dann wird es ja wieder passieren, sondern dass es klar ist, dass es irgendwann sicherlich wieder passiert, aber dass es um die Zeit geht, wo es dann nicht passiert? Ich habe deine Frage gestellt, ich möchte eine Antwort haben. Ja, ist okay, bleib mal locker. Bleib mal locker ist, glaube ich, die falsche Ansage. Und ich glaube, du merkst gerade auch nicht, dass gerade ein paar Leutchen gegen das sind, wie du dich verhältst. Du merkst es nicht. Diese lockerflockigen Sprüche. Ich darf nämlich mal was sagen. Elian ist derjenige, der schwankende Leistungen hat. Kazuki ist derjenige, der jede Woche besser geworden ist. Von den beiden Elementarschamanen. Elian hat seine Spitzen. Und da steht er wunderbar da oben. Aber er ist derjenige, der dann häufig genug auch mal richtig schön Kacke baut, weil ich das Gefühl habe, oh, ich bin ja so geil. Und genau dieses, boah, ich bin ja so geil, Verhalten kommt dann. Ja, also müssen wir uns doch nicht helfen lassen, müssen wir doch selber schaffen. Aber eigentlich, um es selber zu schaffen, für das, was wir tun müssen, haben wir aber die Zeit nicht. Ist das jetzt geklärt, Elian, oder müssen wir darüber jetzt noch weiterreden? Weil ich habe keinen Bock, darüber weiterzureden. Da muss ich meine Konsequenzen ziehen. Und das sind dann Konsequenzen, die Vitus sonst bei sich in seiner Gilde zieht. Ja, okay. Ja, okay, wirst schon sehen, was du davon hast. Oder ja, okay, und ich meine mein ja, okay, auch so. Ja, ich meine mein ja, okay, auch so. Gut. Dann guck lieber, wie du mit anpacken kannst, und damit hat sich's. Nachbuffen bitte. Futter rein. Wenn es nochmal eine Diskussion gibt, breche ich ab. Kannst von ausgehen, die Tage. Wer von den Tanks fängt an? Abitusen. Gut. Anum, ich würde da ab nächster Woche drauf zurückkommen. Heute definitiv nicht. Ja? Ich denke auch nicht, dass wir alle im Moment noch die Muße dazu hätten oder auch dementsprechend mit dem Kopf gut dabei sind. Also, ihr kennt das Ding, ihr wisst, wie man abfängt, ihr wisst, wo ihr mit den Saaten hinlauft. Na? Muss ich nichts erklären eigentlich. Sapphire und Signifikant für euch beide vielleicht noch. Mit den Saaten so weit weg in eine Ecke, dass man nicht direkt seine blauen, lila Wellen an eine Säule abgibt, damit wir eine Chance haben, da reinzulaufen. Ne? Du kannst es, aus dem HC kennen mit nach hinten, kannst du so grundsätzlich gar nicht sagen, weil du Glück haben musst, wo denn die Säulen kommen. Das heißt, wo überhaupt erstmal die Pfützen kommen. Kann durchaus sein, dass die Säulen so kacke kommen, dass du gar nicht in irgendeine Ecke laufen kannst. Und dann musst du nachdenken, wie es für uns am besten ist. Ich meine, das wird nicht passieren, dass in jeder, aber es könnte passieren. Im absolut schlimmsten Fall könnte das passieren. Das heißt, ich kann es dir so nicht sagen. Du musst ein bisschen gucken, du musst ein bisschen mitdenken, ne? Zwei Striche für Elaine. Kein Buffhut, kein Fläschchen. Sind nach dem Boss zu bezahlen. Gildenkassette stellen. In die beiden am Boss stellen. Da vorne raus. Die hintere nehmen bitte. Im Raum die. Willst du die da vorne direkt am Zaun haben, ja? Ja, ja. Sehr gut. Na gut. Sie ziehen ein bisschen. Also bei Rot, hinteren bei beiden Rot und nicht rein, die anderen. Bei Rot nicht? Doch. Bei Rot rein. Ich stehe drin. Ihr braucht nicht so weit weg mit Besul. Da muss noch einer rein, da hinten, Indy. Oder? Ja, eigentlich schon, aber ich war in der einen drin, ne? Und dann läuft derjenige, hinter dem ich versteckt habe, vor mir zur Seite. Dann kriege ich Cavitation ab. So, Richtung Rot oder Blau laufen. Und die Pöller beschützen. Nochmal move'n. Das ist die ganz falsche Richtung. Welchen willst du durchkommen lassen? Das ist bei den dreien doch schon fast egal. Ja, die in der Mitte. Oder so. Durchnuken. Nitarasus. In dem Fall gehe ich jetzt wirklich nach da hinten weg. Nachwaffen bitte. Auch wenn es nicht mein Job ist, ich muss dazu was sagen. Leute, wenn ihr was beim Boss nicht verstanden habt, auch wenn Albira sagt, ich mache keine Ansagen mehr oder sonst was, euch reißt keiner den Kopf ab, wenn einer sagt, hier, ich habe da noch was nicht verstanden. Ja, das wäre auf HC niemals machbar gewesen. Niemals. Wieder hier komplett am Ziel vorbei. Wie kann ich wieder Richtung Berge laufen, wenn ich diesen Debuff habe? Genau das gleiche Gespräch hatten wir letzte Woche schon mal geführt. Mehr möchte ich dazu jetzt nicht sagen. 6 Sätzen. Na, hast du mir mein Vokabular geklaut, oder was? Ja, so ein bisschen. User disconnected from your channel. Der war gut. Nagakuka hat sich gerade aus dem Teamspeak rausgenommen. Ist dann also schon mal, glaube ich, der Erste, der sich verpisst, wie es aussieht. Ist aber noch im Raid. Pff, ja, offline. Wer weiß, wie lange noch. Offline steht er bei mir. Okay. Sicher. Hat die Verbindung getrennt. Klammer auf, verlassen, Klammer zu. Ach, da ist er wieder online. Stellte für Elaine bitte auf Antonidas eine Gildenkassette. Wegen kein Fläschchen und kein Buffut. Danke. Nö, Nagakuka ist offline. Jetzt wieder, ja. Elaine und? Und Elaine? Was soll das jetzt? Du kannst mit uns reden. Wir haben ein Teamspeak. Da bist du gerade drin. Also? Wenn du während wir den Pull gemacht hätten, gegessen hättest. Hat er wirklich. Er saß neben mir. Der hat in dem Moment, wo du gesagt hast, 1000 Gold in die Gildenkasse, ist er gerade wieder aufgestanden und hat noch sein Flask eingeschmissen. Da hat er schon gegessen gehabt. Okay. Also nur, weil ich es jetzt gesehen habe, sonst würde ich mich da nicht reinhängen. Ich konnte in die eine Richtung nicht durch, kurz als Erklärung zum Whisper, und deswegen bin ich in die andere Richtung gelaufen. Und wollte eigentlich an der Seite vorbei, aber es war schon zu spät. Ja. Salute. Und ich habe nochmal, diesmal mit Lebensraub, dieses Ding. Irgendjemand wollte doch, glaube ich, auch noch Second. Vorhin. Ich glaube, das war Selane. Bitte. Wäre, du kannst mir einladen. Ja. Na, lass uns schon mal einen Tisch machen. Nee, wie wär's mal mit einem Schränkchen, dass wir den Hexer ranholen können? Bin schon da. Achso, bist schon da. Tschau, Jung. Hast du den ne, Gegensatz gerade in deinem Satz. Achso, nee, wir haben noch einen Hexer. Habe ich aber auch einen Moment drüber nachgedacht. Haben wir eigentlich aber dann viel mehr so los an. Mal nachmachen, bitte. Danke. Welche Boss jetzt? Belhari. Rot. Ganz hoch, Martin. Ich finde die Nummer mit Nagakuka gerade auch klasse, ne? Gestern sich so richtig schön durchequippen lassen und dann heute so. Ich bin schwer begeistert von. Macht mal zwei Gruppenheiler draus. Ernst? Ja, ist mein Ernst. Meine Begründung ist, hat Verbindung getrennt und nicht Connection lost. Sorry. Übrigens, du hast gestern nicht mit Nafaria gesprochen, sondern wenn, dann hättest du gestern mit Typhoon gesprochen, Azur. Aber ich glaube, du hast gestern mit Safaria gesprochen, mit der Schattenpriesterin. Ich habe auch nicht von gestern geredet. Ich hab nichts von gestern gesagt. Das war Mittwoch. Ach, ihr habt am Mittwoch das durchgezogen. Okay. Okay. Jo, da war was. Wer hat da gepullt? Achtet mit Massendamage drauf, ne? Ihr killt euch. Das sind die Einzelzielgruppen, ne? Damage Stop, Leute. Jetzt wieder. Kannst du die nächste Gruppe mal eintanken? Ja. Muss kurz in die Küche. Ist immer wieder spannend, wie man schon die nächste Gruppe geholt hat. Wer war das denn? War das unser Tank wenigstens oder nicht? Ich habe ein Richturteil gesehen, nämlich. Thank you. Nachwaffen bitte. Noch? Ihr könnt euch hier im Halbkreis ein bisschen aufstellen, nicht zu dicht zusammen. Auch nicht so viel Gruppenschaden haben. Guck nur, dass du den Ring ready hast, wenn in der zweiten Phase das Add kommt. Weil wir dann HT ziehen und auf den Boss durchnuken. Signifikant, du kannst wunderbar wunderbar das Add unterbrechen. Ist mit dem Tank zusammen deine Aufgabe, ja? Tank du, tank du, tank du, tank du. Okay? Gut. Ja, wollen wir, oder? Ja, ich warte nur auf noch irgendjemand. Die klären ja, glaube ich, gerade was ab, wie du das siehst, ne? Ist schon. Ich nehme mal Set. Oh, Wechsel. Boss. Boss. Sorry, ich habe gerade Standbilder. Wechsel. So, ich zieh den Boss mal richtig kurz. Phase 2 blau. Alle in blau. Mit Debuff zu violett, ohne Debuff wieder zu blau. Genau laufen. inklusive mir, Popo da rein. Boss. Kapus. Habet. Gekickt, Wechsel. Ich denke, dann läuft aus, müsste dann gleich rüber, ne? Wildherz, wirklich genau im Blau. Nicht rechts daneben. Hallo. Wildherz, Blau heißt in blauer Markierung. Nirgendwo anders. Pixel genau. Kick durch. Hab Boss. Totem steht. Holt wieder. Darf ich eigentlich mal fragen, warum das Add down ist, bevor die der Boss in der Phase ist? Seid ihr aufs Add gegangen, ja? Hat es deswegen so lange gedauert? Wahrscheinlich. Wäre fast ein Grund, sich hinzulegen und nochmal zu spielen, ne? Ed ist da. Hoppus. Beatrice, wäre eigentlich fast ein Grund, das Ding nochmal zu spielen, oder? Puh. Na, ich frag dich. Ja, aber das warst ist halt ein Wald, ne? Weil das warst du mit signifikant nicht alleine. Ja, wir wechseln uns ja ab, die Tanks, also. Wo steht man, wenn ich das Edikt habe? Genau, vorne am Boss. Warum? Damit sich das Ganze verteilt auf die Gruppe. Vorhin habe ich gesagt, wenn ihr Fragen zum Boss habt, besser jetzt, nicht später. Im Kampf ist immer zu spät. Vorpull ist richtig. Der hätte einen Wildherz fragen müssen, wo muss ich stehen, was bedeuten die Zeichen? Wenn sie es nicht sagt, gehe ich davon aus, sie kennt die Taktik. Das zweite Add, in der zweiten Phase also, spielt man erst, wenn der Boss in der dritten Phase ist. Haben das jetzt auch die paar Neulinge verstanden, die eigentlich nur zwei Stück sein dürften? Alle anderen hätten ja auf dem richtigen Ziel sein müssen. Jo. Gib's es dem Zeus, danke. Start mal das Spiel neu. Gib's bitte dem Zeus, danke, Selana. Ja. Brauchst du tyrannisches Dekret, Vitus? Ich hab einen Disconnect. Na, der Vitus startet gerade neu, den kann ich aber dann trotzdem im Teamspeak fragen. Brauchst du das Schmuckstück von der? Wahrscheinlich nicht, nein. Ne? Nee. Gut. Kein Wurf von dir, Volker? Für den. Nee, ich habe meinen Bissstab. Ich tausche den höchstens gegen HC-Stab aus. Naja, Crit Meisterschaft. Meisterschaft Tempo wäre doch eigentlich das, was du brauchst. Ich krieg über die ganzen Sachen automatisch genügend Tempo, das, was mir fehlt, Weil das Ding wäre auf jeden Fall jetzt ein Stück besser gewesen, aber gut. Dann geht's halt an dazu. Danke. Ist aber auch mit mein bester Game Slot. Mit welchem Game hast du die Nacht geschlafen wegen des Hammers? Ja, das ist die Frage, ne? Hast du eine Einhandwaffe? Elaine? Ja, aber PvP. Du trägst ja letztlich noch was Besseres. Wenn es jetzt jemand anders gebraucht hätte, das, was du trägst, ist dann besser, ne? Deutlich besser. Du trägst einen 715er. Daher, damit fangen wir nicht erst an. Für Second hätte ich es dir gegeben. Du wirst nicht Enhancer spielen statt Ele. Elaine, du wirst nicht. Ich müsste mein Okay geben, dass du einen Spec-Wechsel machst für einen Raid. Und du machst keinen Spec-Wechsel auf Verstärker. Ist das jetzt verstanden? Nein, Elaine. Ele und Verstärker machen denselben Schaden und ich will nicht, dass du auf Melee gehst, weil ich lieber die Fernkämpfer haben möchte. Danke. Du hast dir Ele ausgesucht, Ele spielst du in diesem Raid, dafür hast du das Gear gekriegt und damit ist gut. Diskussion ist beendet. Wenn es dir nicht passt, geh. Das ist die nächste Diskussion. Willst du es eigentlich heute provozieren, dass du fliegst? Ob du es heute provozieren willst, dass du fliegst? Nö. Dann lass die Scheiße, halt dich an die Satzung, bis Ede, verdammt nochmal. Und in Legion können wir vielleicht drüber reden, ist das verstanden? Ja. Gut, dann hör mit der ganzen Scheiße auf, wir haben andere Probleme, als uns über diese Wichse hier aufzuregen, klar? Ob das klar ist? Ja. Gut, dann grinst dich so, sonst hau ich meine Faust in deine Fresse irgendwann mal! Mit diesen bescheuerten Grinsen! Und da der Beat es noch nicht da ist, warum fängst du, nachdem es vorhin schon einmal Thema war, dass du nicht Verstärker spielst, nochmal damit an? Ich habe dir eine Frage gestellt, ich möchte dann auch gefälligst eine Antwort kriegen. Take it, it's not Ob ich jetzt eine Antwort von dir kriege! Verlass meine Gilde, verpiss dich. User in your channel was banned from the server. Das war ich habe ihn rausgenommen. Kurensöhne gehören nicht in meine Gilde. Never. So hat zumindest Solus jetzt verstanden, warum ich so einen kleinen Pisser in meiner Gruppe nicht mehr haben will? Ja. Gut. Ich werde ihn blacklisten. Ich hoffe, der hat die Gilde verlassen. Ja. Sonst logge ich jetzt nicht. Hat er? Gut. Jo, gerade eben. So, Luz, bei uns gibt es strenge Regeln und bei uns gibt es Gehorsam. Und wer es nicht macht, ist falsch. Ja, grundsätzlich. Und das, was er abgezogen hat, ist unter aller Sau. Er meint, er wäre der Größte. In NHC zieht er eine Show ab und in HC hat er Schwankungen, die sind so, dass du nicht mitnehmen kannst. Deswegen haben wir ihn gestern nicht mitgenommen. Ja, tue ich ja aber eh nicht, oder? Und die Sache Freitag, dass er nicht geholfen hat, war auch schon so eine Nummer. Ich hoffe nur, das hat Konsequenzen für dich, Solus, dass du weißt, mit wem du da unterwegs bist. Okay. War auch eine Frage. Es war eine indirekte. Ja, habe ich verstanden. Ihr habt es mitgekriegt, wie ein Raid läuft, wenn sich die Leute am Riemen reißen. Und jetzt kriegt ihr heute mal mit, wie es ist, wenn ich sauer bin. Oh, sollte wieder laufen. Ach, und MJ, den Gara, den du gefunden hast, hat gerade den Server getratzt. Okay. Ja, die Taktik dürfte bekannt sein. Ich warte gerade eigentlich nur darauf, dass die Leute, die das noch nie mit uns gespielt haben, fragen, wie wir den spielen. Ja, also ich bräuchte definitiv, weil ich habe gemerkt, dass ich bei LFR schon Probleme hatte. Ich weiß klar, dass wir die drei hier erst umnieten. Ne? Totenkopf, erstes Ziel. Kriegst du den Buff, läufst du sofort zu X. So, dann kommen da die beiden Ads. Alle anderen stehen weiter draußen. Ganz, ganz, ganz, ganz knapp, bevor sie runterfallen würden. Am Rand hast du die violetten Kringel, diesen riesengroßen violetten Kringel, und deine Füße läufst du sofort Richtung Mitte. So, das ist Nummer 1. Nummer 2 ist als Melee, extra jetzt nur noch aus deiner Sicht. Du stehst niemals irgendwo im Einzugskreis eines großen Eles, weil das Ding macht mit jedem Puls richtig derbe Schaden. Okay, okay. Das heißt, Wichtel, Boss, Rest, weg davon. Okay. Bis der Kampf zu Ende ist, weg davon. Mit was anderem hast du nichts zu tun. Alles klar. Kommen da Ads und notfalls musst du so weit zur Seite, dass du nirgendwo mehr drankommst, ist das so. Okay, okay. Zweite, dritte Phase sollte normalerweise bekannt sein. Das heißt, in keinen Einschlägen stehen, kommt da dieses Ding mit 10 Meter, 20 Meter, 30 Meter, läufst du davon weg, sonst kickt er dich weg. Wenn er dich wegkickt, könnte es sein, dass er vielleicht irgendwo runterkickt. Wir stehen hinten, wenn der Boss nachher kommt, hinter dem Boss. Ja? Das ist unser Standard-Camp. In der vierten Phase stehen wir uns an den Boss. Hinten am Schwanz, ja? Ja. Da stehen wir dann in der Phase, wo der Boss kommt, wo er sich zusammensetzt. Bis wir in der letzten Phase sind. In der letzten Phase stellen wir uns an die Hinterpfote des Bosses schön zusammen. Und wenn wir auf der Seite plötzlich Kacke liegen haben, dann gehen wir auf die andere Seite davon. Und wenn wir nach hinten gebracht werden, dann gucken wir, dass wir möglichst schnell nach vorne kommen. Wir nehmen keinerlei Sachen, die wir von irgendeiner Volksfähigkeit oder was auch immer hätten, um da rauszukommen, sondern wir laufen einfach nur schnurstracks geradeaus. Einfach dagegen laufen. Fertig. Das war jetzt die 0815-Taktik ohne groß nachdenken. Gibt noch Feinheiten auf, habe ich gerade keinen Bock mehr. Richtig. So, Pulltime. Und stopp bitte. Stopp bitte. Kein Puls. Stopp. So, Luz, was habe ich bei einem Boss drin? Wenn ich einen Boss spiele, was ist passiert? Was habe ich? Stimmt, drin? Moment. Jo. Und dann, kann ich nicht deuten. Nein, ich rede nur gerade mit Elaine. Ich glaube, im Moment solltest du das Gespräch mit Elaine im Skype mal abbrechen und dich auf das konzentrieren, was wichtig ist. Wichtig ist, nicht mit einem kleinen Wichser zu reden, sondern wichtig ist, mit deiner Gruppe unterwegs zu sein und dort keine Fehler zu machen und nicht hinten auf Platz 17 im Damage zu stehen, sondern mal das zu fahren, was in der Hexe drin ist, und da haben wir mal eine 3-5 vorne stehen. Ja? Jo. Also, kannst das Skype-Gespräch gerne mal beenden und dich auf uns hier konzentrieren. Es sei denn, du möchtest auch kein Teil mehr von uns sein. Habe ich kein Problem mit. Ist für mich ein Mausklick. Suche ich mir einen weiter. Ist mir scheißegal. Im Moment eine Leistung bringst du eh noch nicht. Höchstens in 2-3 Wochen. Bis dahin sind nicht zählbar. Ich bin ehrlich. Jo. Gut. Nitara X. Kann sich auch hinblinzen. Lauft in die Mitte. In die Mitte! Nicht erst seitlich weg. Ganz in die Mitte, bis es weg ist, genau. Und dann zurück. Wir stehen jetzt gerade alle hier vorne bei Totenkopf. Alle stehen wir da schon. Nichts anderes ist wichtig, als hier vorne zu stehen und nicht in Einschlägen stehen zu bleiben. Wenn die Ads dann da sind, dann können wir die Ads mit wegmachen. Und da stehen wir nicht in den Einschlägen und stehen auch nicht nah da dran für die Leute, die das noch nicht so häufig gespielt haben. Achtung, Milis. Wir sollten uns jetzt um die Ads kümmern, dass die schnell weg sind. Und Ads haben immer Prio. Ich zieh den Boss. Na, macht das Sinn, in der Gruppe stehen zu bleiben und ganz vorne an der Schreckenshöllenbestie mit 8 Mann, oder macht das Sinn, davon wegzugehen? Na, was ist richtig, hm, ihr Lieben, die ihr gerade nur noch halbes Leben hattet? Weggehen. Richtig. Deswegen habe ich es ja vorhin auch mehrfach gesagt, nicht daneben stehen. Pulsiert. Phase 4 heißt wohin? Richtig. An die Hinterpfote. Können wir einen Seitenwechsel machen. Gegenlaufen, ne? Na gut, dann nicht. Totem steht. Muss jemand anders die Ansagen oben machen. Gegenlaufen. Ja. Mir noch verklickt, ist natürlich super. Ich geh mal sterben. Sollte keiner hochkommen. Ari, Disco? Jupp. Krieger, Jäger, Schamane, Mönch, ist das Teetal? Das ist Zweierbonus bei dir, richtig, Sigi? Mhm. Für Sus wär's das? Wie vierte? Viererbonus. Nehmen wir den Viererbonus mit. Kann ich dir nicht geben, du hast eine ID. So, ich kann es dir nicht geben, weil es ist eine ID. Handgelenke. Oder hast du vorhin schon was bekommen, Signe? Bitte? Okay. Dann Yadra. Danke. Prophezeiung der Furcht. Ich finde diese Würfe mit 1 bis 50, so bei Mages, finde ich immer so geil. Naja, was soll ich denn jetzt so sagen? Ich habe das HC-Trinket von Sith. Das wäre jetzt nur zum Testen, deswegen einfach gut. Beweglichkeitsdolch. Wie zum Testen? Du hast das Trinket auf HC. Nee, setzbar unter Blick von Iskra. Also den Reißzahn möchte keiner haben. Trash-Spielen. Alle oben sind. Die beiden rechten. Ja, Solus ist noch nicht oben. Solus, du kannst hochkommen.